Er arbeitete 2 Stunden lang, ununterbrochen. Und immer hektischer wurden seine Bewegungen, immer fahriger das Gekrakel seiner Feder auf dem Papier, immer höher die Dosen des Parfums, das er aus dem Flakon in sein Taschentuch schüttete und sich unter die Nase hielt. Er roch jetzt kaum noch etwas. Er war längst betäubt von den ätherischen Substanzen, die er einatmete, konnte nicht einmal mehr wiedererkennen, was er zu Beginn seines Probierens zweifelsfrei analysiert zu haben glaubte. Er wusste, dass es sinnlos war, weiter zu riechen. Er würde nie herausbekommen, woraus dies neumodische Parfüm zusammengesetzt war. Heute schon überhaupt nicht mehr, aber auch morgen nicht, wenn sich seine Nase, so Gott wollte, wieder erholt haben würde. Er hatte dieses zersetzende Riechen nie gelernt. Es war ihm eine unselig widerwärtige Beschäftigung, einen Duft zu zerspalten, ein ganzes, ein gut oder weniger gut gefügtes aufzuteilen in seine simplen Fragmente. Es interessierte ihn nicht. Er wollte nicht mehr. Aber mechanisch fuhr seine Hand fort, mit jener 1000-mal geübten, zierlichen Bewegung das Spitzentaschentuch zu tränken, es zu schütteln und rasch am Gesicht vorbeizuwedeln. Und mechanisch riss er bei jedem Vorüberflug eine Portion duftgetränkter Luft in sich hinein, um sie kunstgerecht verhalten ausströmen zu lassen. Bis ihn endlich seine eigene Nase von der Qual befreite, indem sie von innen her allergisch schwoll und sich wie mit einem wächsernden Pfropfen selbst verschloss. Jetzt konnte er gar nichts mehr riechen, kaum noch atmen. Wie von einem schweren Schnupfen zugelötet war die Nase. Und in seinen Augenwinkeln sammelten sich kleine Tränen. Gott im Himmel sei Dank! Nun konnte er guten Gewissens ein Ende machen. Nun hatte er seine Pflicht getan, nach besten Kräften, nach allen Regeln der Kunst, und war, wie schon so oft, gescheitert. Ultra posse nemo obligatur. Feierabend. Morgen früh würde er zu Belize schicken, um eine große Flasche Amor und Psyche und damit die spanische Haut für den Grafen Veramont beduften, wie bestellt. Und danach würde er sein Köfferchen nehmen mit den altmodischen Seifen, Sambons, Pomaden und Sachets und seine Runde machen durch die Salons greiser Herzoginnen. Und eines Tages würde die letzte greise Herzogin gestorben sein und damit seine letzte Kundin. Und dann würde er selbst ein Greis sein und würde sein Haus verkaufen müssen an Bellissier oder an irgendeinen anderen dieser aufstrebenden Händler. Vielleicht bekäme er noch ein paar tausend Livre dafür und würde 1, 2 Koffer packen und mit seiner alten Frau, wenn die bis dahin noch nicht tot war, nach Italien reisen. Und wenn er die Reise überlebte, würde er sich ein kleines Häuschen auf dem Lande bei Messina kaufen, wo es billig war, und dort würde er sterben. Giuseppe Baldini, einst größter Parfümeur von Paris, in bitterster Armut, wann immer Gott es gefiel. Und so war es gut. Er stöpselte den Flakon zu, legte die Feder aus der Hand und wischte sich ein letztes Mal mit dem getränkten Taschentuch über die Stirn. Er spürte die Kühle des verdunstenden Alkohols, sonst nichts mehr. Dann ging die Sonne unter. Baldini erhob sich, er öffnete die Jalousie und sein Körper tauchte bis herab zu den Knien ins Abendlicht und glühte auf wie eine abgebrannte, glusende Fackel. Er sah den tiefroten Saum der Sonne hinterm Louvre und das zartere Feuer auf den Schieferdächern der Stadt. Unter ihm der Fluss glänzte wie Gold, die Schiffe waren verschwunden und es kam wohl ein Wind auf, denn über die Wasserfläche fielen die Böen wie Schuppen. Und es glitzerte da und dort und immer näher, als streue eine riesige Hand Millionen von Louis-d'Or-Stücken ins Wasser. Und die Richtung des Flusses schien sich für einen Moment umgekehrt zu haben. Er strömte auf Baldini zu. Eine gleißende Flut von purem Gold. Baldinis Augen waren feucht und traurig. Eine Weile lang stand er still und beobachtete das herrliche Bild. Dann plötzlich riss er das Fenster auf, schlug die beiden Flügel weit auseinander und warf den Flakon mit Bellissiers Parfum in hohem Bogen hinaus. Er sah, wie er aufplatschte und für einen Augenblick den glitzernden Wasserteppich zerriss. Frische Luft strömte ins Zimmer, Baldini schöpfte Atem und merkte, wie sich die Schwellung seiner Nase löste. Dann schloss er das Fenster. Fast im gleichen Moment wurde es Nacht, ganz plötzlich. Das goldglänzende Bild der Stadt und des Flusses erstarrte zu einer aschgrauen Silhouette. Im Zimmer war es mit einem Schlag düster geworden. Baldini stand wieder in der gleichen Haltung wie zuvor und starrte zum Fenster hinaus. »Ich werde morgen nicht zu Pellissier schicken«, sagte er und umklammerte mit beiden Händen die Rückenlehne seines Stuhles. »Ich werde es nicht tun. Und ich werde auch nicht meine Tour durch die Salons machen, sondern ich werde morgen zum Notar gehen und mein Haus und mein Geschäft verkaufen. Das werde ich tun. E basta!« Er hatte einen trotzigen, bubenhaften Gesichtsausdruck bekommen und fühlte sich auf einmal sehr glücklich. Er war wieder der alte, der junge Baldini, mutig und entschlossen wie je, dem Schicksal die Stirn zu bieten, auch wenn das Stirnbieten in diesem Fall nur Rückzug war. Und wenn schon, es blieb ja nichts anderes übrig. Die dumme Zeit ließ keine andere Wahl. Gott gibt gute und schlechte Zeiten, aber er will nicht, dass wir in schlechten Zeiten jammern und wehklagen, sondern dass wir uns männlich bewähren. Und er hatte ein Zeichen gegeben. Das blutrot-goldene Trugbild der Stadt war eine Warnung gewesen. Handle, Baldini, ehe es zu spät ist. Noch steht dein Haus fest, noch sind deine Lager gefüllt, noch wirst du einen guten Preis für dein niedergehendes Geschäft erzielen können. Noch liegen die Entscheidungen in deiner Hand. In Messina bescheiden alt zu werden, das ist zwar nicht dein Lebensziel gewesen, aber es ist doch ehrenwerter und gottgefälliger, als in Paris pompös zugrunde zu gehen. Sollen die Brues, Galton und Pellissiers ruhig triumphieren. Giuseppe Baldini räumt das Feld, aber er tat es aus freien Stücken und ungebeugt. Er war jetzt direkt stolz auf sich. Und unendlich erleichtert. Zum ersten Mal seit vielen Jahren wich der subalterne Krampf aus seinem Rücken, der den Nacken verspannte und die Schultern immer devoter gewölbt hatte. Und er stand ohne Anstrengung aufrecht, gelöst und frei und freute sich. Sein Atem ging leicht durch die Nase. Er nahm den Geruch von Amor und Psyche, der das Zimmer beherrschte, deutlich wahr, aber er ließ sich nichts mehr von ihm anhaben. Baldini hatte sein Leben geändert. Und fühlte sich wunderbar. Er würde jetzt zu seiner Frau hinaufgehen und sie von seinen Entschlüssen in Kenntnis setzen und dann nach Notre-Dame hinüberpilgern und eine Kerze anzünden, um Gott zu danken für den gnädigen Fingerzeig und für die unglaubliche Charakterstärke, die er ihm, Giuseppe Baldini, verliehen hatte. Mit beinahe jugendlichem Elan warf er die Perücke auf seinen kahlen Schädel, schlüpfte in den blauen Rock, ergriff den Leuchter, der auf dem Schreibtisch stand, und verließ das Arbeitszimmer. Er hatte gerade die Kerze am Talglicht des Treppenhauses angezündet, um sich den Weg hinauf zur Wohnung zu beleuchten, als er es unten im Erdgeschoss klingeln hörte. Es war nicht das schöne persische Geläute der Ladentür, sondern die scheppernde Klingel des Dienstboteneingangs, ein ekelhaftes Geräusch, das ihn schon immer gestört hatte. Oft wollte er das Ding entfernen und durch eine angenehmere Glocke ersetzen lassen, aber dann war es ihm immer um die Ausgabe leid gewesen und jetzt fiel ihm plötzlich ein und er kicherte bei dem Gedanken. Jetzt war es egal, er würde die aufdringliche Klingel samt dem Haus verkaufen. Sollte sein Nachfolger sich darüber ärgern. Wieder schepperte die Klingel. Er lauschte nach unten. Offenbar hatte Genier den Laden schon verlassen. Auch das Dienstmädchen machte keine Anstalten zu kommen. So stieg Baldini selbst hinab, um zu öffnen. Er riss den Riegel zurück, schwenkte die schwere Tür auf und sah nichts. Die Dunkelheit verschluckte den Schein der Kerze vollständig. Dann, sehr allmählich, konnte er eine kleine Gestalt ausmachen, ein Kind oder einen halbwüchsigen Jungen, der etwas über dem Arm trug. »Was willst du?« »Ich komme von Maître Grimal, ich bring das Ziegenleder«, sagte die Gestalt und trat näher und hielt Baldini den abgewinkelten Arm mit einigen übereinander gehängten Häuten entgegen. Im Lichtschein erkannte Baldini das Gesicht eines Jungen mit ängstlich lauernden Augen. Seine Haltung war geduckt. Es schien, als verstecke er sich hinter seinem vorgehaltenen Arm, wie einer, der Schläge erwartet. Es war Grenouille. Das Ziegenleder für die spanische Haut. Baldini erinnerte sich. Er hatte die heute vor ein paar Tagen bei Grimal bestellt. Feinstes, weichstes Waschleder für die Schreibunterlage des Grafen Veramont. 15 Francs das Stück. Aber jetzt brauchte er sie eigentlich nicht mehr. Er konnte sich das Geld sparen. Anders als wenn er den Jungen einfach zurückschickte. Wer weiß, es könnte einen ungünstigen Eindruck machen. Man würde vielleicht reden, Gerüchte könnten entstehen. Baldini sei unzuverlässig geworden. Baldini bekomme keine Aufträge mehr. Baldini könne nicht mehr zahlen. Und so etwas war nicht gut. Nein, nein. Denn so etwas drückte womöglich den Verkaufswert des Geschäfts. Es war besser, diese nutzlosen Ziegen heute anzunehmen. Niemand brauchte zur Unzeit zu erfahren, dass Giuseppe Baldini sein Leben geändert hatte. »Komm herein«, er ließ den Jungen eintreten, und sie gingen in den Laden hinüber. Baldini mit dem Leuchter voran, Grenouille mit seinen Häuten hinterdrein. Es war das erste Mal, dass Grenouille eine Parfümerie betrat. Einen Ort, wo Gerüche nicht Beiwerk waren, sondern ganz unverblümt im Mittelpunkt des Interesses standen. Natürlich kannte er sämtliche Parfüm- und Drogenhandlungen der Stadt. Nächtelang war er vor den Auslagen gestanden, hatte seine Nase an die Spalten der Türen gedrückt. Er kannte sämtliche Düfte, die hier gehandelt wurden, und hatte sie in seinem Innern schon oft zu herrlichsten Parfüms zusammengedacht. Es erwartete ihn also nichts Neues. Aber ebenso wie ein musikalisches Kind darauf brennt, ein Orchester aus der Nähe zu sehen oder einmal in der Kirche auf die Empore hinaufzusteigen, zum verborgenen Manual der Orgel, so brannte Grenouille darauf, eine Parfümerie von innen zu sehen. Und er hatte, als er hörte, es solle Leder zu Baldini geliefert werden, alles daran gesetzt, diese Besorgung übernehmen zu dürfen. Und nun stand er in Baldinis Laden, an dem Ort von Paris, an dem die größte Anzahl professioneller Düfte auf engstem Raum versammelt war. Viel sah er nicht im vorüberfliegenden Kerzenlicht, nur kurz den Schatten des Kontors mit der Waage, die beiden Reiher über dem Becken, einen Sessel für die Kunden, die dunklen Regale an den Wänden, das kurze Aufblinken von Messinggerät und weißen Etiketten auf Gläsern und Tiegeln. Und er roch auch nicht mehr, als er schon von der Straße her gerochen hatte, aber er spürte sofort den Ernst, der in diesen Räumen herrschte. Fast möchte man sagen, den heiligen Ernst, wenn das Wort heilig für Grenouille irgendeine Bedeutung besessen hätte. Den kalten Ernst spürte er, die handwerkliche Nüchternheit, den trockenen Geschäftssinn, die an jedem Möbel, an jedem Gerät, an den Bottichen und Flaschen und Töpfen klebten. Und während er hinter Baldini herging, in Baldinis Schatten, denn Baldini nahm sich nicht die Mühe, ihm zu leuchten, überkam ihn der Gedanke, dass er hierher gehöre und nirgendwo anders hin, dass er hier bleiben werde, dass er von hier die Welt aus den Angeln heben würde. Dieser Gedanke war natürlich von geradezu grotesker Unbescheidenheit. Es gab nichts, aber schon wirklich rein gar nichts, was einen dahergelaufenen Gerberei-Hilfsarbeiter dubioser Abkunft, ohne Verbindung oder Protektion, ohne die geringste ständische Position, zu der Hoffnung berechtigte, in der renommiertesten Duftstoffhandlung von Paris Fuß zu fassen. Umso weniger, als, wie wir wissen, die Auflösung des Geschäfts bereits beschlossene Sache war. Aber es handelte sich ja auch nicht um eine Hoffnung, die sich in Grenouilles unbescheidenen Gedanken ausdrückte, sondern um eine Gewissheit. Diesen Laden, so wusste er, würde er nur noch verlassen, um seine Kleider bei Grimal abzuholen und dann nicht mehr. Der Zeck hatte Blut gewittert. Jahrelang war er still gewesen, in sich verkapselt und hatte gewartet. Jetzt ließ er sich fallen auf Gedeih und Verderb, vollkommen hoffnungslos. Und deshalb war seine Sicherheit so groß. Sie hatten den Laden durchquert. Baldini öffnete den nach der Flussseite gelegenen Hinterraum, der teils als Lager, teils als Werkstatt und Labor diente, wo die Seifen gekocht und die Pomaden gerührt und die Riechwässer in bauchigen Flaschen gemischt wurden. »Da«, sagte er und wies auf einen großen Tisch, der vor dem Fenster stand, »da leg sie hin.« Grenouille trat aus Baldinis Schatten heraus, legte die Leder auf den Tisch, sprang dann rasch wieder zurück und stellte sich zwischen Baldini und die Tür. Baldini blieb noch eine Weile stehen. Er hielt die Kerze etwas beiseite, damit keine Wachstropfen auf den Tisch fielen, und strich mit dem Fingerrücken über die glatte Fläche des Leders. Dann schlug er das oberste um und fuhr über die samtige, zugleich raue und weiche Innenseite. Es war sehr gut, dieses Leder, wie geschaffen für eine spanische Haut. Es würde sich beim Trocknen kaum verziehen. Es würde, wenn man es richtig mit dem Falzbein strich, wieder geschmeidig werden. Er spürte das sofort, wenn er es nur zwischen Daumen und Zeigefinger drückte. Es konnte Duft für 5 oder 10 Jahre aufnehmen. Es war ein sehr, sehr gutes Leder. Vielleicht würde er Handschuhe daraus machen. 3 Paar für sich und 3 Paar für seine Frau. Für die Reise nach Messina. Er zog seine Hand zurück. Rührend sah der Arbeitstisch aus, wie alles bereit lag. Die Glaswanne für das Duftbad, die Glasplatte zum Trocknen, die Reibschalen zum Anmischen der Tinktur, Pistill und Spatel, Pinsel und Falzbein und Schere. Es war, als schliefen die Dinge, nur weil es dunkel war. Und als würden sie morgen wieder lebendig. Vielleicht sollte er den Tisch mitnehmen nach Messina. Und einen Teil seines Werkzeugs, nur die wichtigsten Stücke. Man saß und arbeitete sehr gut an diesem Tisch. Er bestand aus Eichenbrettern und das Gestell ebenfalls, und er war quer verstrebt. Da zitterte und wackelte nichts an diesem Tisch. Dem machte keine Säure etwas aus und kein Öl und kein Messerschnitt. Und ein Vermögen würde es kosten, ihn nach Messina zu bringen. Selbst mit dem Schiff. Und darum wird er verkauft, der Tisch. Morgen wird er verkauft. Und alles, was darauf, darunter und daneben ist, wird ebenfalls verkauft. Denn er, Baldini, hatte zwar ein sentimentales Herz, aber er hatte auch einen starken Charakter. Und deshalb würde er, so schwer es ihm fiel, seinen Entschluss durchführen. Mit Tränen in den Augen gab er alles weg, aber er würde es trotzdem tun. Denn er wusste, dass es richtig war. Er hatte ein Zeichen bekommen. Er drehte sich um zu gehen. Da stand dieser kleine verwachsene Mensch in der Tür, den hatte er fast schon vergessen. »Es ist gut«, sagte Baldini, »richte dem Meister aus, das Leder ist gut. Ich werde in den nächsten Tagen vorbeikommen, um zu bezahlen.« »Jawohl«, sagte Grenouille und blieb stehen und verstellte Baldini, der sich anschickte, seine Werkstatt zu verlassen, den Weg. Baldini stutzte ein wenig, hielt aber in seiner Ahnungslosigkeit das Verhalten des Jungen nicht für Chuzpe, sondern für Schüchternheit. »Was ist?« fragte er. »Hast du mir noch etwas zu bestellen? Hm? Sag es nur!« Grenouille stand geduckt und schaute Baldini mit jenem Blick an, der scheinbar Ängstlichkeit verriet, in Wirklichkeit aber einer lauernden Gespanntheit entsprang. »Ich will bei Ihnen arbeiten, Maître Baldini, bei Ihnen, in Ihrem Geschäft will ich arbeiten.« Das war nicht bittend gesagt, sondern fordernd. Und es war auch nicht eigentlich gesagt, sondern herausgepresst, hervorgezischelt, schlangenhaft. Und wieder verkannte Baldini das unheimliche Selbstbewusstsein Grenouilles als knabenhafte Unbeholfenheit. Er lächelte ihn freundlich an. »Du bist ein Gerberlehrling, mein Sohn«, sagte er. »Ich habe keine Verwendung für einen Gerberlehrling. Ich habe selbst einen Gesellen und einen Lehrling brauche ich nicht.« »Sie wollen diese Ziegenleder riechen machen, Maître Baldini, diese Leder, die ich Ihnen gebracht habe, die wollen Sie doch riechen machen«, zischelte Grenouille, als habe er Baldinis Antwort gar nicht zur Kenntnis genommen. »In der Tat«, sagte Baldini. »Mit Amor und Psyche von Pelissier«, fragte Grenouille und duckte sich noch tiefer zusammen. Jetzt zuckte ein milder Schrecken durch Baldinis Körper. Nicht, weil er sich fragte, woher der Bursche so genau Bescheid wusste, sondern einfach wegen der Namensnennung dieses verhassten Parfums, an dessen Enträtselung er heute gescheitert war. »Wie kommst du auf die absurde Idee, ich würde ein fremdes Parfum benutzen, um sie riechen danach«, zischelte Grenouille. »Sie tragen es auf der Stirn, und in der rechten Rocktasche haben sie ein Tuch, das ist getränkt davon. Es ist nicht gut, dieses Amour-Psyche, es ist schlecht. Es ist zu viel Bergamotte darin, und zu viel Rosmarin und zu wenig Rosenöl.« »Aha«, sagte Baldini, der von der Wendung des Gesprächs ins Exakte völlig überrascht war. »Was noch? Orangenblüte, Limette, Nelke, Moschus, Jasmin, Weingeist und etwas, von dem ich den Namen nicht kenne. Hier, sehen Sie da, in dieser Flasche.« Und er deutete mit dem Finger ins Dunkle. Baldini hielt den Leuchter in die angegebene Richtung. Sein Blick folgte dem Zeigefinger des Jungen und fiel auf eine Flasche im Regal, die mit einem graugelben Balsam gefüllt war. »Storax?« fragte er. Grenouille nickte. »Ja, das ist drin, Storax.« Und dann krümmte er sich wie von einem Krampf zusammengezogen und murmelte mindestens ein Dutzend Mal das Wort Storax vor sich hin. Storax, Storax, Storax, Storax, Storax, Storax, Storax, Storax. Baldini hielt die Kerze gegen das Storax krächzende Häuflein-Mensch und dachte, entweder ist er besessen oder er ist ein betrügerischer Gauner. Oder er ist ein begnadetes Talent, denn dass die angegebenen Stoffe in richtiger Zusammensetzung das Parfum Amor und Psyche ergeben konnten, war durchaus möglich. Es war sogar wahrscheinlich. Rosenöl, Nelke und Storax. Nach diesen drei Komponenten hatte er heute Nachmittag so verzweifelt gesucht. Mit ihnen fügten sich die anderen Teile der Komposition, die auch er erkannt zu haben glaubte, wie Segmente zu einem hübschen runden Kuchen. Es war jetzt nur noch die Frage, in welchem exakten Verhältnis zueinander man sie fügen musste. Um das herauszufinden, würde er, Baldini, tagelang herumexperimentieren müssen. Eine entsetzliche Arbeit. Fast noch schlimmer als das bloße Identifizieren der Teile, denn nun galt es zu messen und zu wägen und zu notieren und dabei doch höllisch aufzupassen, denn die kleinste Unaufmerksamkeit, ein Zittern mit der Pipette, ein Fehler beim Tropfenzählen, konnte alles verderben. Und jeder verpatzte Versuch war grässlich teuer. Jede verdorbene Mischung kostete ein kleines Vermögen. Er wollte den kleinen Menschen auf die Probe stellen, wollte ihn nach der exakten Formel von Amor und Psyche fragen. Wenn er sie wusste, auf Gramm und Tropfen genau, dann war er offenkundig ein Betrüger, der sich auf irgendeine Weise das Rezept von Pellissier ergaunert hatte, um sich bei Baldini Zutritt und Anstellung zu verschaffen. Erriet er sie aber ungefähr, dann war er ein Geruchsgenie und forderte als solches Baldinis professionelles Interesse heraus. Nicht, dass Baldini seinen gefassten Entschluss, das Geschäft aufzugeben, in Frage stellte. Es kam ihm nicht auf das Parfum von Pellissier als solches an. Selbst wenn der Bursche es ihm literweise verschaffte, Baldini dächte nicht im Traum daran, die spanische Haut des Grafen Veramont damit zu beduften. Aber man war doch nicht sein Leben lang Parfümeur gewesen, hatte sich nicht ein Leben lang mit der Zusammensetzung von Düften beschäftigt, um von einer Stunde zur anderen seine ganze professionelle Leidenschaft zu verlieren. Es interessierte ihn jetzt, die Formel dieses verfluchten Parfums herauszubekommen und mehr noch das Talent dieses unheimlichen Jungen zu erforschen, der ihm einen Duft von der Stirne abgelesen hatte. Er wollte wissen, was dahinter steckte. Er war ganz einfach neugierig. »Du hast, so scheint es, eine feine Nase, junger Mann«, sagte er, nachdem Grenouille mit seinem Gekrächze aufgehört hatte und trat zurück in die Werkstatt, um den Leuchter vorsichtig auf dem Arbeitstisch abzustellen. »Eine zweifellos feine Nase, aber ich habe die beste Nase von Paris, Maître Baldini«, schnarrte Grenouille dazwischen. »Ich kenne alle Gerüche der Welt, alle, die in Paris sind. Alle, nur kenne ich von manchen die Namen nicht, aber ich kann auch die Namen lernen. Alle Gerüche, die Namen haben, das sind nicht viele, das sind nur einige Tausende. Ich werde sie alle lernen. Ich werde den Namen des Balsams nie vergessen. Storax, der Balsam heißt Storax, heißt er. Storax, Storax. Schweig!« rief Baldini. »Unterbrich mich nicht, wenn ich spreche. Du bist vorlaut und anmaßend. Kein Mensch kennt tausend Gerüche beim Namen. Selbst ich kenne nicht tausend beim Namen, sondern nur einige hundert. Denn mehr gibt es nicht in unserem Gewerbe als einige hundert. Alles andere ist nicht Geruch, sondern Gestank.« Grenouille, der sich während seiner längeren eruptiven Zwischenrede beinahe körperlich entfaltet, in der Erregung sogar für einen Moment mit beiden Armen im Kreis gefuchtelt hatte, um das alles, was er kenne, zu umschreiben, klappte bei Baldinis Entgegnung augenblicks wieder in sich zusammen, wie eine kleine schwarze Kröte, und verharrte auf der Türschwelle, bewegungslos lauernd. »Ich bin mir fuhr Baldini fort, selbstverständlich längst darüber im Klaren, dass Amor und Psyche aus Storax, Rosenöl und Nelke sowie Bergamott und Rosmarinextrakt etc. besteht. Um das herauszufinden, bedarf es, wie gesagt, bloß einer leidlich feinen Nase. Und es mag durchaus sein, dass Gott dir eine leidlich feine Nase gegeben hat, wie vielen, vielen anderen Menschen auch, namentlich in deinem Alter. Der Parfümeur jedoch... Und hier hob Baldini den Zeigefinger und wölbte seine Brust heraus. Der Parfümeur jedoch braucht mehr als eine leidlich feine Nase. Er braucht ein über viele Jahrzehnte geschultes, unbestechlich arbeitendes Riechorgan, das ihn in Stand versetzt, auch komplizierteste Gerüche nach Art und Menge sicher zu enträtseln, ebenso wie neue, unbekannte Duftgemische zu kreieren. Eine solche Nase... Und er tippte mit dem Finger an die Seine. Hat man nicht, junger Mann, eine solche Nase, erwirbt man sich mit Ausdauer und Fleiß. Oder könntest du mir vielleicht auf Anhieb die exakte Formel von Amor und Psyche nennen? Na, könntest du das? Grenouille antwortete nicht. Könntest du sie mir vielleicht ungefähr verraten? Sagte Baldini und beugte sich ein wenig vor, um die Kröte in der Tür genauer zu sehen. »Nur so in etwa, schätzungsweise. Na, sprich, du beste Nase von Paris!« Doch Grenouille schwieg. »Siehst du?« sagte Baldini gleichermaßen befriedigt wie enttäuscht und richtete sich wieder auf. »Du kannst es nicht, natürlich nicht. Wie solltest du es auch können? Du bist wie einer, der beim Essen schmeckt, ob Kerbel oder Petersilie. Der Suppe ist nur gut, das ist schon etwas, aber deshalb bist du noch lange kein Koch. In jeder Kunst und auch in jedem Handwerk. Merke dir das, bevor du gehst, gilt das Talent so gut wie nichts, aber alles die Erfahrung, die durch Bescheidenheit und Fleiß erworben wird.« Er griff nach dem Leuchter auf dem Tisch, als Grenouilles gepresste Stimme von der Tür her schnarrte. »Ich weiß nicht, was eine Formel ist, Maître, das weiß ich nicht. Sonst weiß ich alles.« »Eine Formel ist das A und O jeden Parfums«, erwiderte Baldini streng, denn er wollte dem Gespräch nun ein Ende machen. Sie ist die akribische Anweisung, in welchem Verhältnis die einzelnen Ingredienzen zu mischen sind, damit der eine gewünschte, unverwechselbare Duft entstehe. Das ist die Formel, sie ist das Rezept, wenn du dieses Wort besser verstehst. Formel, Formel, krächzte Grenouille und wurde etwas größer in der Tür. Ich brauche keine Formel, ich habe das Rezept in meiner Nase. Soll ich es für Sie mischen, Maître? Soll ich es mischen? Soll ich? Wie denn? Rief Baldini mit ziemlicher Lautstärke und hielt dem Gnom die Kerze vors Gesicht. Wie denn mischen? Grenouille zuckte zum ersten Mal nicht mehr zurück. Aber Sie sind doch alle da, die man braucht, die Gerüche. »Sind doch alle da, in diesem Raum«, sagte er und deutete wieder ins Dunkle. »Rosenöl da, Orangenblüte da, Nelke da, Rosmarin da, freilich sind sie da«, brüllte Baldini. »Alle sind sie da, aber ich sage dir doch, Hohlkopf, das nützt nichts, wenn man die Formel nicht hat. Jasmin da, Weinkreis da, Bergamotte da, Storax da«, krächzte Grenouille weiter und deutete bei jedem Namen auf einen anderen Punkt im Raum, wo es so dunkel war, dass man den Schatten der Regale mit den Flaschen höchstens ahnen konnte. »Du siehst wohl auch bei Nacht, hä?« fuhr Baldini ihn an. »Du hast nicht nur die feinste Nase, sondern auch die schärfsten Augen von Paris, hä? Wenn du nur leidlich gute Ohren hast, dann mach sie auf, denn ich sage dir, du bist ein kleiner Betrüger. Wahrscheinlich hast du irgendetwas aufgeschnappt bei Pellissier, hast was ausspioniert, hä? Und glaubst, du könntest mich hinters Licht führen?« Grenouille stand jetzt ganz auseinandergefaltet, sozusagen in voller Körpergröße in der Türe, mit leicht auseinandergestellten Beinen und leicht abgespreizten Armen, so dass er aussah wie eine schwarze Spinne, die sich an Schwelle und Rahmen festkrallte. »Geben Sie mir 10 Minuten«, sagte er in ziemlich flüssiger Rede, »und ich werde Ihnen das Parfum Amor Psyche herstellen, jetzt gleich. Und hier in diesem Raum, Maître, geben Sie mir 5 Minuten. Du glaubst, ich lasse dich in meiner Werkstatt herumpatschen mit Essenzen, die ein Vermögen wert sind? Dich? Ja, sagte Grenouille. Pah, rief Baldini und stieß dabei den ganzen Atem, den er hatte, auf einmal heraus. Dann holte er tief Luft, sah den spinnenhaften Grenouille lange an und überlegte. Im Grunde ist es egal, dachte er, denn morgen hat sowieso alles ein Ende. Ich weiß zwar, dass er das, was er behauptet, nicht kann, ja gar nicht können kann. Er wäre denn noch größer als der große Frangipani. Aber warum soll ich mir das, was ich weiß, nicht noch vor Augen demonstrieren lassen? Womöglich kommt mir sonst in Messina eines Tages. Man wird ja manchmal sonderbar im Alter und versteift sich auf die verrücktesten Ideen. Der Gedanke, ich hätte ein olfaktorisches Genie, ein Wesen, auf dem die Gnade Gottes überreichlich ruhte, ein Wunderkind als solches nicht erkannt. Es ist ganz ausgeschlossen. Nach allem, was mir der Verstand sagt, ist es ausgeschlossen. Aber Wunder gibt es, das steht fest. Na, wenn ich dereinst sterbe in Messina und auf dem Sterbelager kommt mir der Gedanke, damals in Paris, an jedem Abend, hast du vor einem Wunder die Augen zugemacht. Das wäre nicht sehr angenehm, Baldini. Soll der Narr die paar Tropfen Rosenöl und Moschustinktur verkleckern? Du selbst hättest sie auch verkleckert, wenn dich das Parfüm von Bellissier noch wirklich interessierte. Und was sind schon die paar Tropfen? Wiewohl teuer, sehr, sehr teuer, gemessen an der Sicherheit des Wissens und an einem ruhigen Lebensabend. Pass auf, sagte er mit künstlich strenger Stimme, pass auf, ich, wie heißt du überhaupt? Grenouille, sagte Grenouille, Jean-Baptiste Grenouille. Aha, sagte Baldini. Also pass auf, Jean-Baptiste Grenouille, ich habe es mir überlegt, du sollst die Gelegenheit bekommen. Jetzt, sofort, deine Behauptung zu beweisen. Dies ist zugleich eine Gelegenheit für dich, durch ein eklatantes Scheitern die Tugend der Bescheidenheit zu lernen, welche in deinem jungen Alter vielleicht verzeihlicherweise noch kaum entwickelt, eine unabdingbare Voraussetzung für dein späteres Fortkommen als Mitglied deiner Zunft und deines Standes, als Ehemann, als Untertan, als Mensch und als ein guter Christ sein wird. Ich bin bereit, dir diese Lehre auf meine Kosten zu erteilen, denn aus bestimmten Gründen bin ich heute spendabel aufgelegt. Und wer weiß, vielleicht wird mir eines Tages die Rückerinnerung an diese Szene etwas Heiterkeit bereiten. Aber glaube nicht, du könntest mich übertölpeln. Giuseppe Baldinis Nase ist alt, aber sie ist scharf. Scharf genug, auch den kleinsten Unterschied zwischen deiner Mixtur und diesem Produkt hier. Und dabei zog er sein amorpsychegetränktes Tüchlein aus der Tasche und wedelte es Grenouille vor die Nase, sofort festzustellen. Tritt näher, beste Nase von Paris, tritt näher an diesen Tisch und zeige, was du kannst. Doch gib Acht, dass du mir nichts umstößt und herunterwirfst. Rühre mir nichts an. Erst will ich mehr Licht machen. Wir wollen große Beleuchtung haben für dieses kleine Experiment, nicht wahr? Und damit nahm er zwei andere Leuchter, die am Rand des großen Eichentisches standen, und zündete sie an. Er postierte sie alle drei nebeneinander an der hinteren Längsseite, schob das Leder beiseite, räumte den mittleren Teil des Tisches frei. Dann, mit zugleich ruhigen und raschen Griffen, holte er die Geräte, die das Geschäft erforderte, von einem kleinen Gestell. Die große, bauchige Mischflasche, den gläsernen Trichter, die Pipette, das kleine und das große Messglas und stellte sie wohlgeordnet vor sich auf die Eichenplatte. Grenouille hatte sich inzwischen vom Türrahmen gelöst. Schon während Baldinis pompöser Rede war das Versteifte, lauernd Verdruckte von ihm abgefallen. Er hörte nur die Zustimmung, nur das Ja, mit dem innern Jubel eines Kindes, das sich ein Zugeständnis ertrotzt hat und auf die Einschränkungen, Bedingungen und moralischen Ermahnungen, die sich daran knüpfen, pfeift. Locker dastehend, einem Menschen zum ersten Mal ähnlicher als einem Tier, ließ er den Rest von Baldinis Suada über sich ergehen und wusste, dass er diesen Mann, der ihm nun nachgab, schon überwältigt hatte. Während Baldini noch mit seinen Kerzenleuchtern auf dem Tisch hantierte, schlüpfte Grenouille schon in das seitliche Dunkel der Werkstatt, wo die Regale mit den kostbaren Essenzen, Ölen und Tinkturen standen, und griff sich, der sicheren Witterung seiner Nase folgend, die benötigten Fläschchen von den Borden. 9 waren es an der Zahl. Orangenblütenessenz, Limettenöl, Nelken- und Rosenöl, Jasmin, Bergamott und Rosmarinextrakt, Moschustinktur und Storax-Balsam, die er sich rasch herunterpflückte und am Rand des Tisches zurechtstellte. Als letztes schleppte er einen Ballon mit hochprozentigem Weingeist heran. Dann stellte er sich hinter Baldini, der noch immer mit bedächtiger Pedanterie seine Mischgefäße arrangierte, dieses Glas ein wenig dahin rückte, jenes noch ein wenig dorthin, damit alles seine gute, altgewohnte Ordnung habe und sich im vorteilhaftesten Licht der Leuchter präsentiere, und wartete, zitternd vor Ungeduld, dass der Alte sich entferne und ihm Platz mache. »So«, sagte Baldini endlich und trat zur Seite, »hier ist alles aufgereiht, was du für dein, nennen wir es freundlicherweise, Experiment benötigst. Zerbrich mir nichts, vertropfe mir nichts, denn merke, diese Flüssigkeiten, mit denen du jetzt 5 Minuten lang hantieren darfst, sind von einer Kostbarkeit und Seltenheit, wie du sie nie wieder in deinem Leben in so konzentrierter Form in Händen halten wirst.« »Wie viel soll ich Ihnen machen, Mette?« fragte Grenouille. »Was machen?« sagte Baldini, der seine Rede noch nicht beendet hatte. »Wie viel von dem Parfum?« schnarrte Grenouille. »Wie viel davon wollen Sie haben? Soll ich diese dicke Flasche bis zum Rand vollfüllen?« Und er deutete auf eine Mischflasche, die gut und gerne 3 Liter fasste. »Nein, das sollst du nicht!« schrie Baldini entsetzt. Und es schrie aus ihm die ebenso tief verwurzelte wie spontane Angst vor der Verschwendung seines Eigentums. Und als geniere er sich über diesen entlarvenden Schrei, brüllte er gleich hinterher, »und in die Rede fallen sollst du mir auch nicht!« Um dann in ruhigerem, ironisch eingefärbtem Ton fortzufahren, »wozu brauchen wir 3 Liter von einem Parfum, das wir beide nicht schätzen? Im Grunde genügt ein halber Messbecher voll. Da solch kleine Quantitäten jedoch unpräzis zu mischen sind, will ich dir gestatten, eine Drittelfüllung der Mischflasche anzusetzen.« »Gut«, sagte Grenouille, »ich werde diese Flasche zu einem Drittel mit Amor und Psyche füllen. Aber Maitre Baldini, ich mache es auf meine Art. Ich weiß nicht, ob das die zünftige Art ist, denn die kenne ich nicht. Aber ich mache es auf meine Art.« »Bitte«, sagte Baldini, der wusste, dass es bei diesem Geschäft nicht meine oder deine, sondern eben nur eine einzig mögliche und richtige Art gab, die darin bestand, in Kenntnis der Formel und unter entsprechender Umrechnung auf die zu erzielende Endmenge ein aufs exakteste vermessenes Konzentrat aus den verschiedenen Essenzen herzustellen, welches daraufhin mit Alkohol in einem wiederum exakten Verhältnis, das meistens zwischen 1:10 und 1:20 schwankte, zum endgültigen Parfum vergeistigt werden musste. Eine andere Art, das wusste er, gab es nicht. Und deshalb musste ihm das, was er nun zu sehen bekam und was er zunächst mit spöttischer Distanz, dann mit Verwirrung und schließlich nur noch mit hilflosem Erstaunen beobachtete, als schieres Wunder erscheinen. Und die Szene ätzte sich so in sein Gedächtnis ein, dass er sie bis ans Ende seiner Tage nicht mehr vergaß. Der kleine Mensch Grenouille entkorkte als erstes den Ballon mit Weingeist. Er hatte Mühe, das schwere Gefäß hochzuwuchten. Fast bis in Kopfhöhe musste er es heben, denn so hoch stand die Mischflasche mit dem aufgesetzten Glastrichter, in den er ohne Zuhilfenahme eines Messbechers den Alkohol direkt aus dem Ballon goss. Baldini schauderte vor so viel geballtem Unvermögen. Nicht nur, dass der Kerl die parfümistische Weltordnung auf den Kopf stellte, indem er mit dem Lösungsmittel anfing, ohne das zu lösende Konzentrat zu besitzen. Er war auch kaum physisch dazu in der Lage. Er zitterte vor Anstrengung und Baldini rechnete jeden Moment damit, dass der schwere Ballon herunterkrachen und alles auf dem Tisch zertrümmern werde. Die Kerzen, dachte er, um Gottes Willen die Kerzen. Es wird eine Explosion geben. Er wird mein Haus abbrennen. Und er wollte schon hinstürzen, um dem Verrückten den Ballon zu entreißen, als Grenouille ihn selber absetzte, heil zu Boden brachte und wieder verkorkte. In der Mischflasche schwankte die leichte, klare Flüssigkeit. Es war kein Tropfen daneben gegangen. Für ein paar Momente verschnaufte sich Grenouille und machte dabei ein so zufriedenes Gesicht, als habe er den beschwerlichsten Teil der Arbeit schon hinter sich. Und in der Tat ging das Folgende mit einer derartigen Geschwindigkeit vonstatten, dass Baldini mit den Augen kaum folgen konnte, geschweige denn eine Reihenfolge oder auch nur einen irgendwie geregelten Ablauf des Geschehens hätte erkennen können. Anscheinend wahllos griff Grenouille in die Reihe der Flakons mit den Duftessenzen, riss die Glasstöpsel heraus, hielt sich den Inhalt für eine Sekunde unter die Nase, schüttete dann von diesem, tröpfelte von einem anderen, gab einen Schuss von einem dritten Fläschchen in den Trichter und so fort. Pipette, Reagenzglas, Messglas, Löffelchen und Rührstab, all die Geräte, die den komplizierten Mischprozess für den Parfümeur beherrschbar machen, rührte Grenouille kein einziges Mal an. Es war, als spiele er nur, als pritschle und pansche er wie ein Kind, das aus Wasser, Gras und Dreck einen scheußlichen Sud kocht und dann behauptet, es sei eine Suppe. Ja, wie ein Kind, dachte Baldini. Er sieht auch mit einem Mal aus wie ein Kind, trotz seinen klobigen Händen, trotz seinem vernarbten, zerkerbten Gesicht und der knolligen Altmännernase. Ich habe ihn für älter gehalten, als er ist. Und jetzt kommt er mir jünger vor. Wie 3 oder 4 kommt er mir vor. Wie diese unzugänglichen, unbegreiflichen, eigensinnigen kleinen Vormenschen, die angeblich unschuldig nur an sich selber denken, die alles auf der Welt sich despotisch unterordnen wollen und es wohl auch tun würden, wenn man sie in ihrem Größenwahnsinn gewähren ließe und nicht durch strengste erzieherische Maßnahmen nach und nach disziplinierte und an die selbstbeherrschte Existenz des Vollmenschen heranführte. Ein solch fanatisches Kleinkind steckte in diesem jungen Mann, der mit glühenden Augen am Tisch stand und seine ganze Umgebung vergessen hatte, offenbar gar nicht mehr wusste, dass es noch etwas anderes gab in der Werkstatt, außer ihm und diesen Flaschen, die er mit behender Tapsigkeit an den Trichter führte, um sein wahnsinniges Gebräu zu mischen, von dem er hinterher todsicher behaupten würde und auch noch daran glaubte, es sei das erlesene Parfum Amor und Psyche. Es schauderte Baldini, als er dem im flackernden Kerzenlicht so grässlich verkehrt und so grässlich selbstbewusst hantierenden Menschen zusah. Seinesgleichen, so dachte er, und ihm war für einen Moment wieder so traurig und elend und wütend zumute wie am Nachmittag, als er auf die in der Dämmerung rotglühende Stadt geblickt hatte. Seinesgleichen hätte es früher nicht gegeben. Das war ein ganz neues Exemplar der Gattung, wie es nur in dieser maroden, verlotterten Zeit entstehen konnte. Aber er sollte seine Lehre bekommen, der präpotente Bursche. Zusammenputzen würde er ihn am Ende dieser lächerlichen Aufführung, dass er davon schlich als das geduckte Häuflein nichts, als welches er gekommen war. Geschmeißt! Man durfte sich überhaupt mit niemandem mehr einlassen heutzutage, denn es wimmelte von lächerlichem Geschmeiß. So beschäftigt war Baldini mit seiner inneren Empörung und seinem Ekel vor der Zeit, dass er nicht recht begriff, was es bedeuten sollte, als Grenouille plötzlich sämtliche Flakons verstöpselte, den Trichter aus der Mischflasche zog, die Flasche selbst mit einer Hand am Halse packte, sie mit der flachen linken Hand verschloss und heftig schüttelte. Erst als die Flasche mehrmals durch die Luft gewirbelt war, ihr kostbarer Inhalt wie Limonade vom Bauch in den Hals und zurückstürzte, stieß Baldini einen Wut- und Entsetzensschrei aus. »Halt!« kreischte er. »Genug jetzt! Hör augenblicklich auf, Basta! Stell sofort die Flasche auf den Tisch und rühre nichts mehr an, verstehst du? Nichts mehr! Ich muss wahnsinnig gewesen sein, mir dein törichtes Geschwätz überhaupt anzuhören. Die Art und Weise, wie du mit den Dingen umgehst, deine Grobheit, dein primitiver Unverstand, zeigen mir, dass du ein Stümper bist, ein barbarischer Stümper und ein lausiger, frecher Rotzbengel obendrein. Du taugst nicht mal zum Limonadenmischer, nicht einmal zum einfachsten Lakritzwasserverkäufer taugst du, geschweige denn zum Parfümeur. Sei froh, sei dankbar und zufrieden, wenn dich dein Meister weiterhin mit Gerberbrühe panschen lässt. Wag es nicht noch einmal, hörst du mich? Wag es nicht noch einmal, deinen Fuß über die Schwelle eines Parfümeurs zu setzen. So sprach Baldini, und während er noch sprach, war der Raum um ihn herum schon duftgesättigt von Amor und Psyche. Es gibt eine Überzeugungskraft des Duftes, die stärker ist als Worte, Augenschein, Gefühl und Wille. Die Überzeugungskraft des Duftes ist nicht abzuwehren. Sie geht in uns hinein, wie die Atemluft in unsere Lungen. Sie erfüllt uns vollkommen aus. Es gibt kein Mittel gegen sie. Grenouille hatte die Flasche abgesetzt, die mit Parfüm benetzte Hand vom Hals genommen und an seinem Rocksaum abgewischt. Ein, zwei Schritt zurück, das linkische Zusammenklappen seines Körpers unter Baldinis Standpauke schlugen genügend Wellen in der Luft, um den neu geschaffenen Duft ringsum zu verbreiten. Mehr war nicht nötig. Zwar, Baldini tobte noch und zeterte und schimpfte, doch mit jedem Atemzug fand seine äußerlich zur Schau gestellte Wut im Innern weniger Nahrung. Ihm schwante, dass er widerlegt war, weswegen seine Rede sich gegen Ende nur noch in hohles Pathos steigern konnte. Und als er schwieg, eine Weile lang geschwiegen hatte, brauchte es gar nicht mehr Grenouilles Bemerkung. »Es ist fertig.« Er wusste es ohnehin. Aber trotzdem, obwohl ihn mittlerweile von allen Seiten her die Amor und Psyche schwere Luft umwallte, trat er an den alten Eichentisch, um eine Probe vorzunehmen, zog ein frisches, schneeweißes Spitzentüchlein aus der Rocktasche, aus der linken, entfaltete es und tupfte darauf ein paar Tropfen, die er mit der langen Pipette aus der Mischflasche gezogen hatte, schwenkte das Tüchlein am ausgestreckten Arm, um es zu aerieren, und zog es dann mit der geübten, zierlichen Bewegung unter seiner Nase hindurch, den Duft in sich einsaugend. Während er ihn ruckweise ausströmen ließ, setzte er sich auf einen Hocker. Er war, zuvor von seinem Wutausbruch noch tiefrot im Gesicht gewesen, mit einem Mal ganz blass geworden. »Unglaublich«, murmelte er leise vor sich hin, »bei Gott unglaublich!« und wieder drückte er die Nase gegen das Tüchlein und schnüffelte und schüttelte den Kopf und murmelte unglaublich. Es war Amor und Psyche, ohne den geringsten Zweifel. Amor und Psyche, das hassenswert geniale Duftgemisch. So präzise kopiert, dass nicht einmal Pellissier selber es von seinem Produkt würde unterscheiden können. Unglaublich. Klein und blass saß der große Baldini auf dem Hocker und sah lächerlich aus mit seinem Tüchlein in der Hand, das er wie eine verschnupfte Jungfer gegen die Nase drückte. Die Sprache hatte es ihm nun vollständig verschlagen. Er sagte nicht einmal »unglaublich« mehr, sondern stieß nur noch, indem er fortwährend leise nickte und auf den Inhalt der Mischflasche starrte, ein monotones aus. Nach einer Weile näherte sich Grenouille und trat lautlos wie ein Schatten an den Tisch. »Es ist kein gutes Parfüm«, sagte er. »Es ist sehr schlecht zusammengesetzt, dieses Parfüm«, sagte Baldini. Und Grenouille fuhr fort, »wenn Sie erlauben, Messer, will ich es verbessern. Geben Sie mir eine Minute und ich mache Ihnen ein anständiges Parfüm daraus.« sagte Baldini und nickte. Nicht, weil er zustimmte, sondern weil er eben in einem so hilflos apathischen Zustand war, dass er zu allem und jedem gesagt und genickt hätte. Und er nickte auch weiter und murmelte und machte keine Anstalten einzugreifen, als Grenouille zum zweiten Mal zu mischen anfing, ein zweites Mal den Weingeist aus dem Ballon in die Mischflasche goss, zum bereits darin befindlichen Parfüm hinzu, zum zweiten Mal den Inhalt der Flakons in scheinbar wahlloser Reihenfolge und Menge in den Trichter kippte. Erst gegen Ende der Prozedur, Grenouille schüttelte die Flasche diesmal nicht, sondern schwenkte sie nur sachte, wie ein Cognacglas, vielleicht mit Rücksicht auf Baldinis Zartgefühl, vielleicht weil ihm der Inhalt diesmal kostbarer erschien. Erst jetzt also, als die Flüssigkeit schon fertig in der Flasche kreiselte, erwachte Baldini aus seinem betäubten Zustand und erhob sich, das Tüchlein freilich immer noch vor die Nase gepresst, als wolle er sich gegen einen neuerlichen Angriff auf sein Inneres wappnen. »Es ist fertig, Mitre«, sagte Grenouille. Jetzt ist es ein recht guter Duft. Ja, ja, schon gut. Schon gut, erwiderte Baldini und winkte ab mit seiner freien Hand. Wollen Sie nicht eine Probe nehmen? Gurgelte Grenouille weiter. Wollen Sie nicht, Mister? Keine Probe. Später. Bin jetzt nicht aufgelegt zu einer Probe. Habe andere Sachen im Kopf. Geh jetzt, komm. Und er nahm einen der Leuchter und ging zur Tür hinaus, hinüber in den Laden. Grenouille folgte ihm. Sie kamen in den schmalen Korridor, der zum Dienstboteneingang führte. Der Alte schlurfte auf die Pforte zu, riss den Riegel zurück und öffnete. Er trat beiseite, um den Jungen hinauszulassen. »Darf ich nun bei Ihnen arbeiten, Maître? Darf ich?« fragte Grenouille, schon auf der Schwelle stehend, wieder geduckt, wieder lauernden Auges. »Ich weiß es nicht«, sagte Baldini. »Ich werde darüber nachdenken. Geh!« Und dann war Grenouille verschwunden, mit einem Mal weg, weggeschluckt von der Dunkelheit. Baldini stand da und glotzte in die Nacht. In der rechten Hand hielt er den Leuchter, in der linken das Tüchlein, wie einer, der Nasenbluten hat, und hatte doch nur Angst. Rasch riegelte er die Türe zu, dann nahm er das schützende Tuch vom Gesicht, schob es in die Tasche und ging durch den Laden in die Werkstatt zurück. Der Duft war so himmlisch gut, dass Baldini schlagartig das Wasser in die Augen tat. Er brauchte keine Probe zu nehmen. Er stand nur am Werktisch vor der Mischflasche und atmete. Das Parfum war herrlich. Es war im Vergleich zu Amor und Psyche wie eine Sinfonie, im Vergleich zum einsamen Gekratze einer Geige. Und es war mehr. Baldini schloss die Augen und sah sublimste Erinnerungen in sich wachgerufen. Er sah sich als einen jungen Menschen durch abendliche Gärten von Neapel gehen. Er sah sich in den Armen einer Frau mit schwarzen Locken liegen und sah die Silhouette eines Strauchs von Rosen auf dem Fenstersims, über das ein Nachtwind ging. Er hörte versprengte Vögel singen und von ferne die Musik aus einer Hafenschenke. Er hörte Flüsterndes ganz dicht am Ohr. Er hörte ein »Ich lieb dich« und spürte, wie sich ihm vor Wonne die Haare sträubten. Jetzt, jetzt, in diesem Augenblick. Er riss die Augen auf und stöhnte vor Vergnügen. Dieses Parfum war kein Parfum, wie man es bisher kannte. Das war kein Duft, der besser riechen machte, kein Sambon, kein Toilettenartikel. Das war ein völlig neuartiges Ding, das eine ganze Welt aus sich erschaffen konnte. Eine zauberhafte, reiche Welt. Und man vergaß mit einem Schlag die Ekelhaftigkeiten um sich her und fühlte sich so reich, so wohl, so frei, so gut. Die gesträubten Haare an Baldinis Arm legten sich und eine betörende Seelenruhe ergriff Besitz von ihm. Er nahm das Leder, das Ziegenleder, das am Rand des Tisches lag, und nahm ein Messer und schnitt das Leder zu. Dann legte er die Stücke in die Wanne aus Glas und übergoss sie mit dem neuen Parfum. Er stürzte eine Glasplatte auf die Wanne, zog den Rest des Duftes auf zwei Fläschchen, die er mit Etiketts versah. Darauf schrieb er den Namen Nuit Napolitaine. Dann löschte er das Licht und ging. Oben bei seiner Frau beim Essen sagt er nichts. Vor allem sagt er nichts von dem hochheiligen Entschluss, den er am Nachmittag gefasst hatte. Auch seine Frau sagte nichts, denn sie merkte, dass er heiter war und damit war sie sehr zufrieden. Er ging auch nicht mehr hinüber nach Notre-Dame, um Gott zu danken für seine Charakterstärke. Ja, er vergaß an diesem Tag sogar, zum ersten Mal, zur Nacht zu beten. Am nächsten Morgen ging er schnurstracks zu Grimal. Als erstes bezahlte er das Ziegenleder, und zwar den vollen Preis, ohne Murren und ohne die geringste Feilscherei. Und dann lud er Grimal zu einer Flasche Weißwein in die Tour d'Argent ein und handelte ihm den Lehrling Grenouille ab. Selbstverständlich verriet er nicht, weshalb er ihn wollte und wozu er ihn brauchte. Er schwindelte etwas daher von einem großen Auftrag in Duftleder, zu dessen Bewältigung er einer ungelernten Hilfskraft bedürfe. Einen genügsamen Burschen brauche er, der am einfachsten Dienste verrichte, Leder zuschneide und so weiter. Er bestellte noch eine Flasche Wein und bot 20 Livre als Entschädigung für die Unannehmlichkeit, die er Grimal durch den Ausfall Grenouilles verursachte. 20 Livre waren eine enorme Summe. Grimal schlug sofort ein. Sie gingen in die Gerberei, wo Grenouille sonderbarerweise schon mit gepacktem Bündel wartete. Baldini zahlte seine 20 Livre und nahm ihn im Bewusstsein, das beste Geschäft seines Lebens gemacht zu haben, gleich mit. Grimal, der seinerseits überzeugt war, das beste Geschäft seines Lebens gemacht zu haben, kehrte in die Dour d'Argent zurück, trank dort 2 weitere Flaschen Wein, zog dann gegen Mittag in den Lion d'Or am anderen Ufer um und besoff sich dort so hemmungslos, dass er, als er spät nachts abermals in die Dour d'Argent umziehen wollte, die Rue Geoffroy-Lanier mit der Rue de Nonardière verwechselte und somit, statt wie er gehofft hatte, direkt auf den Bon-Marie zu stoßen, verhängnisvollerweise auf den Quai des Ormes geriet, von wo aus er der Länge nach mit dem Gesicht voraus ins Wasser platschte wie in ein weiches Bett. Er war augenblicklich tot. Der Fluss aber brauchte noch geraume Zeit, ihn vom seichten Ufer weg, an den verteuten Lastkähnen vorbei, in die stärkere mittlere Strömung zu ziehen, und erst in den frühen Morgenstunden schwamm der Gerber Grimal, oder vielmehr seine nasse Leiche, in flotterer Fahrt flussabwärts gen Westen. Als er den Pont au Change passierte, lautlos, ohne an den Brückenpfeiler anzuecken, ging Jean-Baptiste Grenouille 20 Meter über ihm gerade zu Bett. Er hatte in der hinteren Ecke von Baldinis Werkstatt eine Pritsche hingestellt bekommen, von der er nun Besitz ergriff, während sein ehemaliger Brotherr, alle Viere von sich gestreckt, die kalte Seine hinunterschwamm. Wohlig rollte er sich zusammen und machte sich klein wie der Zeck. Mit beginnendem Schlaf versenkte er sich tiefer und tiefer in sich hinein und hielt triumphalen Einzug in seiner inneren Festung, auf der er sich ein geruchliches Siegesfest erträumte, eine gigantische Orgie mit Weihrauch, Qualm und Myrrendampf zu Ehren seiner selbst. Mit dem Erwerb von Grenouille begann der Aufstieg des Hauses Giuseppe Baldini zu nationalem, ja europäischem Ansehen. Das persische Glockenspiel stand nicht mehr still und die Reiher hörten nicht mehr auf zu speien im Laden auf dem Pont au Change. Am ersten Abend noch musste Grenouille einen großen Ballon Nuit Napolitaine ansetzen, von dem im Laufe des folgenden Tages über 80 Flakons verkauft wurden. Der Ruf des Duftes verbreitete sich mit rasender Geschwindigkeit. Genier bekam ganz glasige Augen vom Geldzählen und einen schmerzenden Rücken von den tiefen Bücklingen, die er verrichten musste, denn es erschienen hohe und höchste Herrschaften, oder zumindest die Diener von hohen und höchsten Herrschaften, und einmal flog sogar die Tür auf, dass es nur so schepperte, und hereintrat der Lakai des Grafen d'Argenson und schrie, wie nur Lakaien schreien können, dass er 5 Flaschen von dem neuen Duft haben wolle. Und Genier zitterte noch eine Viertelstunde später vor Ehrfurcht, denn der Graf d'Argenson war Intendant und Kriegsminister seiner Majestät und der mächtigste Mann von Paris. Während Genier im Laden allein dem Ansturm der Kundschaft ausgesetzt war, hatte sich Baldini mit seinem neuen Lehrling in der Werkstatt eingeschlossen. Genier gegenüber rechtfertigte er diesen Umstand mit einer fantastischen Theorie, die er als Arbeitsteilung und Rationalisierung bezeichnete. Jahrelang, so erklärte er, habe er geduldig mit angesehen, wie Pellissier und seinesgleichen zunftverachtende Gestalten ihm die Kundschaft abspenstig gemacht und das Geschäft versaut hätten. Jetzt sei sein Langmut zu Ende. Jetzt nehme er die Herausforderung an und schlage wieder diese frechen Parvenus zurück, und zwar mit deren eigenen Mitteln. Zu jeder Saison, jeden Monat, wenn es sein musste, auch jede Woche, werde er mit neuen Düften auftrumpfen. Und mit was für welchen? Er wolle aus dem Vollen seiner kreativen Ader schöpfen. Und dazu sei es nötig, dass er unterstützt, allein von einer ungelernten Hilfskraft, ganz und ausschließlich die Produktion der Düfte betreibe, während Shinji sich ausschließlich deren Verkauf zu widmen habe. Mit dieser modernen Methode werde man ein neues Kapitel in der Geschichte der Parfümerie aufschlagen, die Konkurrenz hinwegfegen und unermesslich reich werden. Ja, er sage bewusst und ausdrücklich Mann, denn er gedenke seinen altgedienten Gesellen an diesen unermesslichen Reichtümern mit einem bestimmten Prozentsatz zu beteiligen. Vor wenigen Tagen noch hätte Shinji solche Reden seines Meisters als Anzeichen eines beginnenden Alterswahnsinns gedeutet. Jetzt ist er reif für die Charité, hätte er gedacht. Jetzt kann's nicht mehr lange dauern, bis er das Pistill endgültig aus der Hand legt. Nun aber dachte er nichts mehr. Er kam gar nicht mehr dazu. Er hatte einfach zu viel zu tun. Er hatte so viel zu tun, dass er abends vor Erschöpfung kaum noch in der Lage war, die pralle Kasse auszuleeren und sich seinen Anteil abzuzweigen. Er kam nicht im Traum darauf zu zweifeln, dass es mit rechten Dingen zuging, wenn Baldini beinahe täglich mit irgendeinem neuen Duft aus seiner Werkstatt trat. Und was für Düfte waren das? Nicht nur Parfums der höchsten, allerhöchsten Schule, sondern auch Cremes und Puder, Seifen, Haarlotionen, Wässer, Öle. Alles, was zu duften hatte, duftete jetzt neu und anders und herrlicher als je zuvor. Und auf alles, aber wirklich alles, selbst auf die neuartigen Dufthaarbänder, die Baldinis kuriose Laune eines Tages hervorbrachte, sprang das Publikum los wie behext. Und Preise spielten keine Rolle. Alles, was Baldini produzierte, wurde ein Erfolg. Und der Erfolg war dermaßen überwältigend, dass Shinji ihn wie ein Naturereignis hinnahm und nicht mehr nach seinen Ursachen forschte. Dass etwa der neue Lehrling, der unbeholfene Gnom, der in der Werkstatt hauste wie ein Hund und den man manchmal, wenn der Meister heraustrat, im Hintergrund stehen und Gläser wischen und Mörser putzen sah, dass dieses Nichts von Mensch etwas zu tun haben sollte mit dem sagenhaften Aufblühen des Geschäfts, das hätte Shinji nicht einmal dann geglaubt, wenn man es ihm gesagt hätte. Natürlich hatte der Gnom alles damit zu tun. Das, was Baldini in den Laden brachte und Shinji zum Verkauf überließ, war nur ein Bruchteil dessen, was Grenouille hinter verschlossenen Türen zusammenmischte. Baldini kam mit dem Riechen nicht mehr nach. Es war ihm manchmal eine regelrechte Qual, unter den Herrlichkeiten, die Grenouille hervorbrachte, eine Wahl zu treffen. Dieser Zauberlehrling hätte alle Parfümeure Frankreichs mit Rezepten versorgen können, ohne sich zu wiederholen, ohne auch nur einmal etwas Minderwertiges oder auch nur Mittelmäßiges hervorzubringen. Und das heißt, mit Rezepten, also Formeln, hätte er sie eben nicht versorgen können, denn zunächst komponierte Grenouille seine Düfte noch auf jene chaotische und völlig unprofessionelle Manier, die Baldini schon kannte, indem er nämlich aus der freien Hand in scheinbar wildem Durcheinander Ingredienzien mischte. Und das verrückte Geschäft, wenn nicht zu kontrollieren, so doch wenigstens begreifen zu können, verlangte Baldini eines Tages von Grenouille, er möge sich, auch wenn er das für unnötig halte, beim Ansetzen seiner Mischungen der Waage, des Messbechers und der Pipette bedienen. Er möge sich ferner angewöhnen, den Weingeist nicht als Duftstoff zu begreifen, sondern als Lösungsmittel, welches erst im Nachhinein zuzusetzen sei. Und er möge schließlich um Gottes Willen langsam hantieren, gemächlich und langsam, wie es sich für einen Handwerker gehöre. Grenouille tat das. Und zum ersten Mal war Baldini in der Lage, die einzelnen Handhabungen des Hexenmeisters zu verfolgen und zu dokumentieren. Mit Feder und Papier saß er neben Grenouille und notierte. immer wieder zur Langsamkeit mahnend, wie viel Gramm von diesem, wie viel Messstriche von jenem, wie viel Tropfen von einem dritten Ingredienz in die Mischflasche wanderten. Auf diese sonderbare Weise, indem man nämlich einen Vorgang nachträglich mit eben jenen Mitteln analysierte, ohne deren vorherigen Gebrauch er eigentlich gar nicht hätte stattfinden dürfen, gelangte Baldini endlich doch in den Besitz der synthetischen Vorschrift. Wie Grenouille ohne diese in der Lage war, seine Parfums zu mixen, blieb für Baldini zwar weiterhin ein Rätsel, vielmehr ein Wunder. Aber wenigstens hatte er das Wunder jetzt auf eine Formel gebracht und damit seinen nach Regeln dürstenden Geist einigermaßen befriedigt und sein parfümistisches Weltbild vor dem vollständigen Kollaps bewahrt. Nach und nach entlockte er Grenouille die Rezepturen sämtlicher Parfums, die dieser bisher erfunden hatte, und er verbot ihm schließlich sogar neue Düfte anzusetzen, ohne dass er, Baldini, mit Feder und Papier zugegen war, den Prozess mit Argusaugen beobachtete und Schritt für Schritt dokumentierte. Seine Notizen, bald viele Dutzende von Formeln, übertrug er dann penibel mit gestochener Schrift in zwei verschiedene Büchlein, deren eines er in seinen feuerfesten Geldschrank einschloss und deren anderes er ständig bei sich trug und mit dem er nachts auch schlafen ging. Das gab ihm Sicherheit, denn nun konnte er, wenn er wollte, Grenouilles Wunder selber nachvollziehen, die ihn, als er sie zum ersten Mal erlebte, tief erschüttert hatten. Mit seiner schriftlichen Formelsammlung glaubte er, das entsetzliche schöpferische Chaos, welches aus dem Innern seines Lehrlings hervorquoll, bannen zu können. Auch hatte die Tatsache, dass er nicht mehr bloß blöde staunend, sondern beobachtend und registrierend an den Schöpfungsakten teilnahm, auf Baldini eine beruhigende Wirkung und stärkte sein Selbstvertrauen. Nach einer Weile glaubte er gar von sich, zum Gelingen der sublimen Düfte nicht unwesentlich beizutragen. Und wenn er sie erst einmal in seine Büchlein eingetragen hatte und im Tresor und dicht am eigenen Busen verwahrte, zweifelte er sowieso nicht mehr daran, dass sie nun ganz und gar sein eigen seien. Aber auch Grenouille profitierte von dem disziplinierenden Verfahren, das ihm von Baldini aufgezwungen wurde. Er selbst war zwar nicht darauf angewiesen, er musste nie eine alte Formel nachschlagen, um ein Parfum nach Wochen oder Monaten zu rekonstruieren, denn er vergaß Gerüche nicht. Aber er erlernte mit der obligatorischen Verwendung von Messbecher und Waage die Sprache der Parfümerie, und er spürte instinktiv, dass ihm die Kenntnis dieser Sprache von Nutzen sein konnte. Nach wenigen Wochen beherrschte Grenouille nicht nur die Namen sämtlicher Duftstoffe in Baldinis Werkstatt, sondern er war auch in der Lage, die Formel seiner Parfums selbst niederzuschreiben und umgekehrt fremde Formeln und Anweisungen in Parfums und sonstige Riecherzeugnisse zu verwandeln. Und mehr noch, nachdem er einmal gelernt hatte, seine parfümistischen Ideen in Gramm und Tropfen auszudrücken, bedurfte er nicht einmal mehr des experimentellen Zwischenschritts. Wenn Baldini ihm auftrug, einen neuen Duft, sei es für ein Taschentuchparfum, für ein Sachet, für eine Schminke zu kreieren, so griff Grenouille nicht mehr zu Flakons und Pulvern, sondern er setzte sich einfach an den Tisch und schrieb die Formel direkt nieder. Er hatte gelernt, den Weg von seiner inneren Geruchsvorstellung zum fertigen Parfum, um die Herstellung der Formel zu erweitern. Für ihn war das ein Umweg. In den Augen der Welt, das heißt in Baldinis Augen, jedoch war es ein Fortschritt. Grenouilles Wunder blieben dieselben, aber die Rezeptur, mit denen er sie nun versah, nahmen ihnen den Schrecken, und das war von Vorteil. Je besser Grenouille die handwerklichen Griffe und Verfahrensweisen beherrschte, je normaler er sich in der konventionellen Sprache der Parfümerie auszudrücken wusste, desto weniger fürchtete und beargwöhnte ihn der Meister. Bald hielt Baldini ihn zwar noch für einen ungewöhnlich begabten Geruchsmenschen, nicht mehr aber für einen zweiten Frangipani oder gar für einen unheimlichen Hexenmeister. Und Grenouille war das nur recht. Der handwerkliche Gaumont diente ihm als willkommene Tarnung. Er lullte Baldini geradezu ein. Durch sein vorbildliches Verfahren beim Wägen der Zutaten, beim Schwenken der Mischflasche, beim Betupfen des weißen Probiertüchleins. Er konnte es fast schon so zierlich schütteln, so elegant an der Nase vorüberfliegen lassen wie der Meister. Und gelegentlich, in wohldosierten Intervallen, beging er Fehler, die so beschaffen waren, dass Baldini sie bemerken musste, vergaß zu filtrieren, stellte die Waage falsch ein, schrieb einen unsinnig hohen Prozentsatz von Ambertinktur in eine Formel und ließ sich den Fehler verweisen, um ihn dann geflissentlichst zu korrigieren. So gelang es ihm, Baldini in der Illusion zu wiegen, es gehe letzten Endes alles doch mit rechten Dingen zu. Er wollte den Alten ja nicht verprellen. Er wollte ja wirklich von ihm lernen. Nicht das Mischen von Parfums, nicht die rechte Komposition eines Duftes, natürlich nicht. Auf diesem Gebiet gab es niemand auf der Welt, der ihn etwas hätte lehren können. Und die in Baldinis Laden vorhandenen Ingredienzien hätten auch bei weitem nicht ausgereicht, seine Vorstellungen eines wirklich großen Parfums zu verwirklichen. Was er bei Baldini an Gerüchen realisieren konnte, waren Spielereien, verglichen mit den Gerüchen, die er in sich trug und die er eines Tages zu realisieren gedachte. Dazu aber, das wusste er, bedurfte es zweier unabdingbarer Voraussetzungen. Die eine war der Mantel einer bürgerlichen Existenz, mindestens des Gesellentums, in dessen Schutz er seinen eigentlichen Leidenschaften frönen und seine eigentlichen Ziele ungestört verfolgen konnte. Die andere war die Kenntnis jener handwerklichen Verfahren, nach denen man Duftstoffe herstellte, isolierte, konzentrierte, konservierte und somit für eine höhere Verwendung überhaupt erst verfügbar machte. Denn Grenouille besaß zwar in der Tat die beste Nase der Welt, sowohl analytisch als auch visionär. Aber er besaß noch nicht die Fähigkeit, sich der Gerüche dinglich zu bemächtigen. Und so ließ er sich denn willig unterweisen in der Kunst des Seifenkochens aus Schweinefett, des Handschuhnähens aus Waschleder, des Pudermischens aus Weizenmehl und Mandelkleie und gepulverten Veilchenwurzeln, rollte Duftkerzen aus Holzkohle, Salpeter und Sandelholzspänen, presste orientalische Pastillen aus Myrrhe, Benzoe und Bernsteinpulver, knetete Weihrauch, Schellack, Vetiver und Zimt zu Räucherkügelchen, siebte und spatelte Pudre Imperial aus gemahlenen Rosenblättern, Lavendelblüte, Cascarilla Rinde, rührte Schminken weiß und aderblau und formte Fettstifte, Karmesinrot für die Lippen, schlemmte feinste Fingernagelpulver und Zahnkreiden, die nach Minze schmeckten, mixte Kräuselflüssigkeit für das Perückenhaar und Warzentropfen für die Hühneraugen, Sommersprossenbleiche für die Haut und Belladonna-Auszug für die Augen, Spanisch-Fliegensalbe für die Herren und Hygieneessig für die Damen. Die Herstellung sämtlicher Wässerchen und Pülverchen, Toilette und Schönheitsmittelchen, aber auch von Tee- und Würzmischungen, von Likören, Marinaden und dergleichen. Kurz, alles, was Baldini ihn mit seinem großen, überkommenen Wissen zu lehren hatte, lernte Grenouille ohne sonderliches Interesse zwar, doch klaglos und mit Erfolg. Mit besonderem Eifer war er hingegen bei der Sache, wenn Baldini ihn im Anfertigen von Tinkturen, Auszügen und Essenzen unterwies. Unermüdlich konnte er Bittermandelkerne in der Schraubenpresse quetschen oder Moschuskörner stampfen oder fette graue Amberknollen mit dem Wiegemesser hacken oder Veilchenwurzeln raspeln, um die Späne dann in feinstem Alkohol zu digerieren. Er lernte den Gebrauch des Scheidetrichters kennen, mit welchem man das reine Öl gepresster Limonenschalen von der trüben Rückstandsbrühe trennte. Er lernte Kräuter und Blüten zu trocknen, auf Rosten in schattiger Wärme und das raschelnde Laub in wachsversiegelten Töpfen und Truhen zu konservieren. Er erlernte die Kunst, Pomaden auszuwaschen, Infusionen herzustellen, zu filtrieren, zu konzentrieren, zu klarifizieren und zu rektifizieren. Freilich war Baldinis Werkstatt nicht dazu geeignet, dass man darin in großem Stile Blüten oder Kräuteröle fabrizierte. Es hätte in Paris ja auch die notwendigen Mengen frischer Pflanzen kaum gegeben. Gelegentlich jedoch, wenn frischer Rosmarin, wenn Salbei, Minze oder Anissamen am Markt billig zu haben waren, oder wenn ein größerer Posten Irisknollen oder Baldrianwurzel, Kümmel, Muskatnuss oder trockene Nelkenblüte eingetroffen war, dann regte sich Baldinis Alchemistenader und er holte seinen großen Alambic hervor, einen kupfernen Destillierbottich mit oben aufgesetztem Kondensiertopf, einen sogenannten Maurenkopf-Alambic, wie er stolz verkündete, mit dem er schon vor 40 Jahren an den südlichen Hängen Liguriens und auf den Höhen des Luberon auf freiem Felde Lavendel destilliert habe. Und während Grenouille das Destilliergut zerkleinerte, heizte Baldini in hektischer Eile, denn rasche Verarbeitung war das A und O des Geschäfts, eine gemauerte Feuerstelle ein, auf die er den kupfernen Kessel mit einem guten Bodensatz Wasser gefüllt postierte. Er warf die Pflanzenteile hinein, stopfte den doppelwandigen Maurenkopf auf den Stutzen und schloss zwei Schläuchlein für zu- und abfließendes Wasser daran an. Diese raffinierte Wasserkühlungskonstruktion, so erklärte er, sei erst nachträglich von ihm eingebaut worden, denn seinerzeit auf dem Felde habe man selbstverständlich mit bloßer zugefächelter Luft gekühlt. Dann blies er das Feuer an. Allmählich begann es, im Kessel zu brodeln. Und nach einer Weile erst zaghaft, tröpfchenweise, dann in faden, dünnem Rinnsal, floss Destillat aus der dritten Röhre des Maurenkopfs in eine Florentinerflasche, die Baldini untergestellt hatte. Es sah zunächst recht unansehnlich aus, wie eine dünne, trübe Suppe. Nach und nach aber, vor allem wenn die gefüllte Flasche durch eine neue ausgetauscht und ruhig beiseite gestellt worden war, schied sich die Brühe in zwei verschiedene Flüssigkeiten. Unten stand das Blüten- oder Kräuterwasser, obenauf schwamm eine dicke Schicht von Öl. Goss man nun vorsichtig durch den unteren Schnabelhals der Florentinerflasche das nur zart duftende Blütenwasser ab, so blieb das reine Öl zurück. Die Essenz, das stark riechende Prinzip der Pflanze. Grenouille war von dem Vorgang fasziniert. Wenn je etwas im Leben Begeisterung in ihm entfacht hatte, freilich keine äußerlich sichtbare, sondern eine verborgene, wie in kalter Flamme brennende Begeisterung, dann war es dieses Verfahren, mit Feuer, Wasser und Dampf und einer ausgeklügelten Apparatur den Dingen ihre duftende Seele zu entreißen. Diese duftende Seele, das ätherische Öl, war ja das Beste an ihnen, das Einzige, um dessen Willen sie ihn interessierten. Der blöde Rest, Blüte, Blätter, Schale, Frucht, Farbe, Schönheit, Lebendigkeit und was sonst noch an Überflüssigem in ihnen steckte, das kümmerte ihn nicht, das war nur Hülle und Ballast, das gehörte weg. Von Zeit zu Zeit, wenn das Destillat wässrig klar geworden war, nahmen sie den Alambic vom Feuer, öffneten ihn und schütteten das zerkochte Zeug heraus. Es sah schlapp aus und blass, wie aufgeweichtes Stroh, wie gebleichte Knochen kleiner Vögel, wie Gemüse, das zu lange gekocht hat, fad und fasrig, matschig, kaum noch als es selbst erkenntlich, eklig leichenhaft und so gut wie vollständig des eigenen Geruchs beraubt. Sie warfen es zum Fenster hinaus in den Fluss. Dann beschickten sie mit neuen, frischen Pflanzen, füllten Wasser nach und setzten den Alambic zurück auf die Feuerstelle. Und wieder begann der Kessel zu brodeln und wieder rann der Lebenssaft der Pflanzen in die Florentinerflaschen. So ging es oft die ganze Nacht hindurch. Baldini besorgte den Ofen, Grenouille behielt die Flaschen im Auge. Mehr war nicht zu tun in der Zeit zwischen den Wechseln. Sie saßen auf Schäbeln ums Feuer, im Banne des plumpen Bottichs, beide gebannt, wenn auch aus sehr verschiedenen Gründen. Baldini genoss die Glut des Feuers und das Flackern der roten Flammen und des Kupfers. Er liebte das Knistern des brennenden Holzes, das Gurgeln des Alambics, denn das war wie früher. Da konnte man ins Schwärmen kommen. Er holte eine Flasche Wein aus dem Laden, denn die Hitze machte ihn durstig. Und Wein trinken, das war auch wie früher. Und dann fing er an, Geschichten zu erzählen, von damals endlos, vom spanischen Erbfolgekrieg, an dessen Verlauf er gegen die Österreicher kämpfend maßgeblich beteiligt gewesen sei, von den Camisards, mit denen er die Cevennen unsicher gemacht habe, von der Tochter eines Hugenotten im Esterell, die vom Lavendelduft berauscht ihm zu Willen gewesen sei, von einem Waldbrand, den er dabei um ein Haar entfacht und ja dann wohl die gesamte Provence in Brand gesteckt hätte, so sicher wie das Amen in der Kirche, denn es ging ein scharfer Mistral. Und vom Destillieren erzählte er immer wieder davon, auf freiem Feld, nachts, bei Mondenschein, bei Wein und bei Zikadengeschrei und von einem Lavendelöl, das er dabei erzeugt habe, so fein und kräftig, dass man es ihm mit Silber aufgewogen habe. Von seiner Lehrzeit in Genua, von seinen Wanderjahren und von der Stadt Grasse, in der es so viele Parfümeure gäbe wie anderswo Schuster, und so reiche darunter, dass sie lebten wie Fürsten, in prächtigen Häusern mit schattigen Gärten und Terrassen und holzgetäfelten Esszimmern, in denen sie speisten von porzellanenen Tellern mit Goldbesteck und so fort. Solche Geschichten erzählte der alte Baldini und trank Wein dazu und bekam vom Wein und von der Feuerglut und von der Begeisterung über seine eigenen Geschichten ganz feuerrote Bäckchen. Grenouille aber, der etwas mehr im Schatten saß, hörte gar nicht zu. Ihn interessierten keine alten Geschichten, ihn interessierte ausschließlich der neue Vorgang. Er starrte unausgesetzt auf das Röhrchen am Kopf des Alambics, aus dem in dünnem Strahl das Destillat rann, und indem er es anstarrte, stellte er sich vor, er selbst sei so ein Alambic, in dem es brudle wie in diesem, und aus dem ein Destillat hervorquelle wie hier, nur eben besser, neuer, ungewohnter, ein Destillat von jenen exquisiten Pflanzen, die er selbst in seinem Innern gezogen hatte, die dort blühten, ungerochen außer von ihm selbst und die mit ihrem einzigartigen Parfum die Welt in einen duftenden Garten Eden verwandeln könnten, in welchem für ihn das Dasein olfaktorisch einigermaßen erträglich wäre. Ein großer Alambic zu sein, der alle Welt mit seinen selbst erzeugten Destillaten überschwemmte, das war der Wunschtraum, dem Grenouille sich hingab. Während aber Baldini, vom Wein entzündet, immer ausschweifendere Geschichten davon erzählte, wie es früher gewesen war, und sich immer hemmungsloser in die eigenen Schwärmereien verstrickte, ließ Grenouille bald ab. Von seiner bizarren Fantasie, er verbannte die Vorstellung vom großen Alambic fürs Erste aus seinem Kopf und überlegte stattdessen, wie er sich seine neu erworbenen Kenntnisse für näherliegende Ziele nutzbar machen könnte. Nicht lang, und er war ein Spezialist auf dem Gebiet des Destillierens. Er fand heraus, und seine Nase half ihm dabei mehr als Baldinis Regelwerk, dass die Hitze des Feuers von entscheidendem Einfluss auf die Güte des Destillates war. Jede Pflanze, jede Blüte, jedes Holz und jede Ölfrucht verlangten eine besondere Prozedur. Mal musste schärfster Dampf entwickelt, mal nur mäßig stark gebrodelt werden. Und manche Blüte gab ihr Bestes erst, wenn man sie auf kleinster Flamme schwitzen ließ. Ähnlich wichtig war die Aufbereitung. Minze und Lavendel konnte man in ganzen Büscheln destillieren. Anderes wollte fein verlesen sein, zerpflückt, gehackt, geraspelt, gestampft und sogar als Maische angesetzt, bevor es in den Kupferkessel kam. Manches aber ließ sich überhaupt nicht destillieren. Das erbitterte Grenouille aufs Äußerste. Baldini hatte ihm, als er sah, wie sicher Grenouille die Apparatur beherrschte, freie Hand im Umgang mit dem Alambic gelassen, und Grenouille hatte diese Freiheit weidlich genutzt, während er tagsüber Parfums mischte und sonstige Duft- und Würzprodukte fertigte, beschäftigte er sich nachts ausschließlich mit der geheimnisvollen Kunst des Destillierens. Sein Plan war, vollkommen neue Geruchsstoffe zu produzieren, um damit wenigstens einige der Düfte, die er in seinem Innern trug, herstellen zu können. Zunächst hatte er auch kleine Erfolge. Es gelang ihm, ein Öl von Brennnesselblüten und von Kresselsamen zu erzeugen, ein Wasser von der frisch geschälten Rinde des Holunderstrauchs und von Eibenzweigen. Die Destillate ähnelten zwar im Duft den Ausgangsstoffen kaum noch, waren aber immerhin noch interessant genug, um für weitere Verarbeitung zu taugen. Dann allerdings gab es Stoffe, bei denen das Verfahren vollständig versagte. Grenouille versuchte etwa, den Geruch von Glas zu destillieren, den lehmig-kühlen Geruch glatten Glases, der von normalen Menschen gar nicht wahrzunehmen ist. Er besorgte sich Fensterglas und Flaschenglas und verarbeitete es in großen Stücken, in Scherben, in Splittern, als Staub, ohne den geringsten Erfolg. Er destillierte Messing, Porzellan und Leder, Korn und Kieselsteine, schiere Erde destillierte er, Blut und Holz und frische Fische, seine eigenen Haare. Am Ende destillierte er sogar Wasser, Wasser aus der Seine, dessen eigentümlicher Geruch ihm wert schien, aufbewahrt zu werden. Er glaubte, mit Hilfe des Alambics könne er diesen Stoffen ihren charakteristischen Duft entreißen, wie das bei Thymian, bei Lavendel und beim Kümmelsamen möglich war. Er wusste ja nicht, dass die Destillation nichts anderes war als ein Verfahren zur Trennung gemischter Substanzen in ihre flüchtigen und weniger flüchtigen Einzelteile und dass sie für die Parfümerie nur insofern von Nutzen war, als sie das flüchtige ätherische Öl gewisser Pflanzen von ihren duftlosen oder duftarmen Resten absondern konnte. Bei Substanzen, denen dieses ätherische Öl abging, war das Verfahren der Destillation natürlich völlig sinnlos. Uns heutigen Menschen, die wir physikalisch ausgebildet sind, leuchtet das sofort ein. Für Grenouille jedoch war diese Erkenntnis das mühselig errungene Ergebnis einer langen Kette von enttäuschenden Versuchen. Über Monate hinweg hat er Nacht für Nacht am Alambic gesessen und auf jede erdenkliche Weise versucht, mittels Destillation radikal neue Düfte zu erzeugen. Düfte, wie es sie in konzentrierter Form auf Erden noch nicht gegeben hatte. Und bis auf ein paar lächerliche Pflanzenöle war nichts dabei herausgekommen. Aus dem tiefen, unermesslich reichen Brunnen seiner Vorstellung hatte er keinen einzigen Tropfen konkreter Duftessenz gefördert. Von allem, was ihm geruchlich vorgeschwebt hatte, nicht ein Atom realisieren können. Als er sich über sein Scheitern klar geworden war, stellte er die Versuche ein und wurde lebensbedrohlich krank. Er bekam hohes Fieber, das in den ersten Tagen von Ausschwitzungen begleitet war, und später, als genügten die Poren der Haut nicht mehr, unzählige Pusteln erzeugte. Grenouilles Körper war übersät von diesen roten Bläschen. Viele von ihnen platzten auf und ergossen ihren wässrigen Inhalt, um sich dann wieder von Neuem zu füllen. Andere wuchsen sich zu wahren Furunkeln aus, schwollen dickrot an und rissen wie Krater auf und spien dickflüssigen Eiter aus und mit gelben Schlieren durchsetztes Blut. Nach einer Weile sah Grenouille aus wie ein von innen gesteinigter Märtyrer, aus 100 Wunden schwärend. Da machte sich Baldini natürlich Sorgen. Es wäre ihm sehr unangenehm gewesen, seinen kostbaren Lehrling ausgerechnet in einem Augenblick zu verlieren, wo er sich anschickte, seinen Handel über die Grenzen der Hauptstadt, ja sogar des ganzen Landes auszudehnen. Denn in der Tat geschah es immer häufiger, dass nicht nur aus der Provinz, sondern auch von ausländischen Höfen Bestellungen eingingen für jene neuartigen Düfte, nach denen Paris verrückt war. Und Baldini trug sich mit dem Gedanken, zur Bewältigung dieser Nachfrage eine Filiale im Faubourg Saint-Antoine zu gründen, eine veritable kleine Manufaktur, wo die gängigsten Düfte en gros gemischt und en gros in nette kleine Flakons gefüllt, von netten kleinen Mädchen verpackt, nach Holland, England und ins Deutsche Reich verschickt werden sollten. Für einen in Paris ansässigen Meister war ein solches Unterfangen nicht gerade legal. Aber neuerdings verfügte Baldini ja über Protektion höheren Orts. Seine raffinierten Düfte hatten sie ihm verschafft. Nicht nur beim Intendanten, sondern auch bei so wichtigen Persönlichkeiten wie Monsieur dem Zollpächter von Paris und einem Mitglied des königlichen Finanzkabinetts und Förderer wirtschaftlich florierender Unternehmen wie dem Herrn Feydeau de Brou. dieser hatte sogar königliches Privileg in Aussicht gestellt. Das Beste, was man sich überhaupt wünschen konnte, war es doch eine Art Passepartout zur Umgehung sämtlicher staatlicher und ständischer Bevormundung, das Ende aller geschäftlichen Sorgen und eine ewige Garantie für sicheren, unangefochtenen Wohlstand. Und dann gab es noch einen anderen Plan, mit dem Baldini schwanger ging. Einen Lieblingsplan, eine Art Gegenprojekt zu der Manufaktur im Faubourg Saint-Antoine, die, wenn nicht Massenware, so doch für jedermann käufliche produzierte. Er wollte für eine ausgewählte Zahl hoher und höchster Kundschaft persönliche Parfums kreieren, vielmehr kreieren lassen. Parfums, die wie angeschneiderte Kleider nur zu einer Person passten, nur von dieser verwendet werden durften und allein ihren erlauchten Namen trugen. Er stellte sich ein Parfum de la Marquise de Cernay vor, ein Parfum de la Maréchale de Villars, ein Parfum du Duc de Aiguillon und so fort. Er träumte von einem Parfum de Madame la Marquise de Pompadour, ja sogar von einem Parfum de sa majesté le roi. Im köstlich geschliffenen, achatenen Flakon mit ziselierter Goldfassung und mit dem auf der Innenseite des Fußes verborgen eingravierten Namen Giuseppe Baldini, Parfümeur. Des Königs Namen und sein eigener auf ein und demselben Gegenstand. Zu solch herrlichen Vorstellungen hatte sich Baldini verstiegen und nun war Grenouille krank geworden. Wo doch Grimal, Gott hab ihn selig, geschworen hatte, dem fehle nie etwas, der halte alles aus, sogar die schwarze Pest stecke der weg, war mir nichts, dir nichts, krank auf den Tod. Wenn er stürbe, entsetzlich, dann stürben mit ihm die herrlichen Pläne von der Manufaktur, von den netten kleinen Mädchen, vom Privilegium und vom Parfum des Königs. Also beschloss Baldini, nichts unversucht zu lassen, um das teure Leben seines Lehrlings zu retten. Er ordnete eine Umsiedlung von der Werkstatt Pritsche in ein sauberes Bett im Obergeschoss des Hauses an. Er ließ das Bett mit Damast beziehen. Er half eigenhändig mit den Kranken, die enge Stiege hinaufzutragen, obwohl ihn unsäglich vor den Pusteln und den schwerenden Furunkeln ekelte. Er befahl seiner Frau, Hühnerbrühe mit Wein zu kochen. Er schickte nach dem renommiertesten Arzt im Quartier, einem gewissen Prokop, der im Voraus bezahlt werden musste, 20 Francs, damit er sich überhaupt herbeibemühte. Der Doktor kam, hob mit spitzen Fingern das Laken hoch, warf einen einzigen Blick auf Grenouilles Körper, der wirklich aussah wie von 100 Kugeln zerschossen, und verließ das Zimmer ohne seine Tasche, die der Assistent ihm ständig nachtrug, auch nur geöffnet zu haben. »Der Fall«, begann er zu Baldini, »sei völlig klar, es handelt sich um eine syphilitische Spielart der schwarzen Blattern, untermischt mit alternden Masern in Stadio Ultimo. Eine Behandlung sei schon deshalb nicht vonnöten, da ein Schnepper zum Aderlass an dem sich zersetzenden Leib, der einer Leiche ähnlicher sei als einem lebenden Organismus, gar nicht mehr ordnungsgemäß angebracht werden könne. Und obwohl der für den Krankheitsverlauf charakteristische pestilenzartige Gestank noch nicht wahrzunehmen sei, was allerdings verwundere und vom streng wissenschaftlichen Standpunkt aus gesehen ein kleines Kuriosum darstelle, könne am Ableben des Patienten innerhalb der kommenden 48 Stunden nicht der geringste Zweifel herrschen, so war er Dr. Prokop heiße. Worauf er sich abermals 20 Francs auszahlen ließ für absolvierten Besuch und erstellte Prognose, 5 Francs davon rückzahlbar für den Fall, dass man ihm den Kadaver mit der klassischen Symptomatik zu Demonstrationszwecken überließ und sich empfahl. Baldini war außer sich. Er klagte und schrie vor Verzweiflung. Er biss sich in die Finger vor Wut über sein Schicksal. Wieder einmal wurden ihm die Pläne für den ganz, ganz großen Erfolg kurz vor dem Ziel vermasselt. Seinerseits waren es Pellissier und seine Spießgesellen mit ihrem Erfindungsreichtum gewesen. Jetzt war es dieser Junge mit seinem unerschöpflichen Fundus an neuen Gerüchen, dieser mit Gold gar nicht aufzuwiegende kleine Drangskerl, der ausgerechnet jetzt in der geschäftlichen Aufbauphase die syphilitischen Blattern bekommen musste und die eitrigen Masern in Stadio Ultimo. Ausgerechnet jetzt. Warum nicht in 2 Jahren? Warum nicht in einem? Bis dahin hätte man ihn ausplündern können wie eine Silbermine, wie eine Goldesel. In 1 Jahr hätte er getrost sterben dürfen, aber nein, er starb jetzt. Herrgottsakrament, binnen 48 Stunden. Für einen kurzen Moment erwog Baldini den Gedanken, nach Notre-Dame hinüber zu pilgern, eine Kerze anzuzünden und von der heiligen Mutter Gottes Genesung für Grenouille herbeizuflehen. Aber dann ließ er den Gedanken fallen, denn die Zeit drängte zu sehr. Er lief um Tinte und Papier und verscheuchte seine Frau aus dem Zimmer des Kranken, er wolle selbst die Wache halten. Dann ließ er sich auf einem Stuhl neben dem Bett nieder, die Notizblätter auf den Knien, die tintenfeuchte Feder in der Hand und versuchte Grenouille eine parfümistische Beichte abzunehmen. Er möge doch um Gottes Willen die Schätze, die er in seinem Innern trage, nicht sang- und klanglos mit sich nehmen. Er möge doch jetzt in seinen letzten Stunden ein Testament zu treuen Händen hinterlassen, damit der Nachwelt nicht die besten Düfte aller Zeiten vorenthalten blieben. Er, Baldini, werde dieses Testament, diesen Formelkanon der Sublime, aller je gerochenen Düfte treu verwalten und zum Blühen bringen. Er werde unsterblichen Ruhm an Grenouilles Namen heften. Ja, er werde, und hiermit schwöre er es bei allen Heiligen, den besten dieser Düfte dem König selbst zu Füßen legen, in einem achatenen Flakon mit ziseliertem Gold und eingravierter Widmung von Jean-Baptiste Grenouille, Parfümeur in Paris. So sprach, oder besser so flüsterte Baldini in Grenouilles Ohr, beschwörend, flehentlich, schmeichelnd und unausgesetzt, aber es war alles umsonst. Grenouille gab nichts von sich als wässriges Sekret und blutigen Eiter. Stumm lag er im Damast und entäußerte sich dieser ekelhaften Säfte, nicht aber seiner Schätze, seines Wissens, nicht der geringsten Formel eines Dufts. Baldini hätte ihn erwürgen mögen, erschlagen hätte er ihn mögen, herausgeprügelt aus dem moribunden Körper hätte er am liebsten die kostbaren Geheimnisse, wenn's Aussicht auf Erfolg gehabt. Und wenn es seiner Auffassung von christlicher Nächstenliebe nicht so eklatant widersprochen hätte. Und so säuselte und flötete er den weiter in den süßesten Tönen und umhätschelte den Kranken und tupfte ihm mit kühlen Tüchern, wiewohl es ihn grauenhafte Überwindung kostete, die schweißnasse Stirn und die glühenden Vulkane der Wunden und löffelte ihm Wein in den Mund, um seine Zunge zum Sprechen zu bringen, die ganze Nacht hindurch. Vergebens im Morgengrauen gab er es auf. Er fiel erschöpft in einen Sessel am anderen Ende des Zimmers und starrte nicht einmal mehr wütend, sondern nur noch stiller Resignation ergeben auf den kleinen, sterbenden Körper Grenouilles drüben im Bett, den er weder retten noch berauben konnte, aus dem er nichts mehr für sich bergen konnte, dessen Untergang er nur noch tatenlos mit ansehen musste, wie ein Kapitän den Untergang des Schiffs, das seinen ganzen Reichtum mit in die Tiefe reißt. Da öffneten sich mit einem Mal die Lippen des Todkranken, und mit einer Stimme, die in ihrer Klarheit und Festigkeit von bevorstehendem Untergang wenig ahnen ließ, sprach er: »Sagen Sie, Maitre, gibt es noch andere Mittel als das Pressen oder Destillieren, um aus seinem Körper Duft zu gewinnen?« Baldini, der glaubte, dass die Stimme seiner Einbildung oder dem Jenseits entsprungen war, antwortete mechanisch: »Ja, die gibt es.« »Welche?« fragte es vom Bett her, und Baldini riss die müden Augen auf. Regungslos lag Grenouille in den Kissen. »Hatte die Leiche gesprochen?« »Welche?« fragte es wieder. Und diesmal erkannte Baldini die Bewegung auf Grenouilles Lippen. »Jetzt ist es aus«, dachte er. »Jetzt geht's dahin. Das ist der Fieberwahn oder die Todesagonie.« Und er stand auf, ging zum Bett hinüber und beugte sich über den Kranken. Der hatte die Augen geöffnet und sah Baldini mit dem gleichen seltsam lauernden Blick an, mit dem er ihn bei der ersten Begegnung fixiert hatte. »Welche?« fragte er. Da gab Baldini seinem Herzen einen Stoß. Er wollte einem Sterbenden den letzten Willen nicht versagen und antwortete, es gibt deren drei, mein Sohn, die Enfleurage à Chaux, die Enfleurage à Foix und die Enfleurage à l'Huile. Sie sind dem Destillieren in vieler Hinsicht überlegen, und man bedient sich ihrer zur Gewinnung der feinsten aller Düfte, des Jasmins, der Rose und der Orangenblüte. »Wo?« fragte Grenouille. »Im Süden«, antwortete Baldini, »vor allem in der Stadt Grasse.« »Gut«, sagte Grenouille, und damit schloss er die Augen. Baldini richtete sich langsam auf. Er war sehr deprimiert. Er suchte seine Notizblätter zusammen, auf die er keine einzige Zeile geschrieben hatte, und blies die Kerze aus. Draußen tagte es schon, er war hundemüde. Man hätte einen Priester kommen lassen sollen, dachte er. Dann machte er mit der Rechten ein flüchtiges Zeichen des Kreuzes und ging hinaus. Grenouille aber war alles andere als tot. Er schlief nur sehr fest und träumte tief und zog seine Säfte in sich zurück. Schon begannen die Bläschen auf seiner Haut zu verdorren, die Eiterkarte zu versiegen, schon begannen sich seine Wunden zu schließen. Im Verlauf einer Woche war er genesen. Am liebsten wäre er gleich weggegangen nach Süden, dorthin, wo man die neuen Techniken lernen konnte, von denen ihm der Alte gesprochen hatte, aber daran war natürlich gar nicht zu denken. Er war ja nur ein Lehrling, das heißt ein Nichts. Streng genommen, so erklärte ihm Baldini, nachdem er seine anfängliche Freude über Grenouilles Wiederauferstehung überwunden hatte, streng genommen war er noch weniger als ein Nichts, denn zum ordentlichen Lehrling gehörten tadellose, nämlich eheliche Abkunft, standesgemäße Verwandtschaft und ein Lehrvertrag, was er alles nicht besitze. Wenn er, Baldini, ihm dennoch eines Tages zum Gesellenbrief verhelfen wolle, so nur in Anbetracht von Grenouilles nicht alltäglicher Begabung, eines tadellosen künftigen Verhaltens und wegen seiner Baldinis unendlichen Gutherzigkeit, die er, auch wenn sie ihm oft zum Schaden gereicht habe, niemals verleugnen könne. Es hatte freilich mit der Einlösung dieses Versprechens der Gutmütigkeit gute Weile, nämlich knappe 3 Jahre. In dieser Zeit erfüllte sich Baldini mit Grenouilles Hilfe seine hochfliegenden Träume. Er gründete die Manufaktur im Faubourg Saint-Antoine, setzte sich mit seinen exklusiven Parfums bei Hofe durch, bekam königliches Privileg. Seine feinen Duftprodukte wurden bis nach Petersburg verkauft, bis nach Palermo, bis nach Kopenhagen. Eine moschusschwangere Note war sogar in Konstantinopel begehrt, wo man doch weiß Gott genug eigene Düfte besaß. In den feinen Kontoren der Londoner City duftete es ebenso nach Baldinis Parfums wie am Hofe von Parma, im Warschauer Schloss nicht anders als im Schlösschen des Grafen von und zur Lippe Detmold. Baldini war, nachdem er sich bereits damit abgefunden hatte, sein Alter in bitterer Armut bei Messina zu verbringen, mit 70 Jahren zum unumstritten größten Parfümeur Europas aufgestiegen und zu einem der reichsten Bürger von Paris. Anfang des Jahres 1756, er hatte sich unterdessen das Nebenhaus auf dem Pont du Change zugelegt, ausschließlich zum Wohnen, denn das alte Haus war nun buchstäblich bis unters Dach mit Duftstoffen und Spezereien vollgestopft, eröffnete er Grenouille, dass er nun gewillt sei, ihn freizusprechen, allerdings nur unter 3 Bedingungen. Erstens dürfe er sämtliche unter Baldinis Dach entstandenen Parfums künftig weder selbst herstellen, noch ihre Formel an Dritte weitergeben. Zweitens müsse er Paris verlassen und dürfe es zu Baldinis Lebzeiten nicht wieder betreten. Und drittens habe er über die beiden ersten Bedingungen absolutes Stillschweigen zu bewahren. Dies alles solle er beschwören bei sämtlichen Heiligen, bei der armen Seele seiner Mutter und bei seiner eigenen Ehre. Grenouille der weder eine Ehre hatte noch an Heilige oder gar an die arme Seele seiner Mutter glaubte, schwor. Er hätte alles geschworen. Er hätte jede Bedingung, weil die dies akzeptierte. Er wollte diesen lächerlichen Gesellenbrief haben, der es ihm ermöglichte, unauffällig zu leben und unbehelligt zu reisen und Anstellung zu finden. Das andere war ihm gleichgültig. Was waren das auch schon für Bedingungen? Paris nicht mehr betreten? Wozu brauchte er Paris? Er kannte es ja bis in den letzten stinkenden Winkel. Er führte es mit sich, wohin immer er ging. Er besaß Paris seit Jahren. Keinen von Baldinis Erfolgsdüften herstellen, keine Formeln weitergeben. Als ob er nicht tausend andere erfinden könnte, ebenso gute und bessere, wenn er nur wollte. Aber er wollte ja gar nicht. Er hatte ja gar nicht vor, in Konkurrenz zu Baldini oder zu irgendeinem anderen der bürgerlichen Parfümeure zu treten. Er war nicht darauf aus, mit seiner Kunst das große Geld zu machen. Nicht einmal leben wollte er von ihr, wenn es anders möglich war zu leben. Er wollte seines Innern sich entäußern. Nichts anderes. Seines Innern, das er für wunderbarer hielt als alles, was die äußere Welt zu bieten hatte. Und deshalb waren Baldinis Bedingungen für Grenouille keine Bedingungen. Im Frühjahr zog er los. An einem Tag im Mai frühmorgens. Er hatte von Baldini einen kleinen Rucksack bekommen, ein zweites Hemd, zwei Paar Strümpfe, eine große Wurst, eine Pferdedecke und 25 Francs. Das sei weit mehr, als er zu geben verpflichtet sei, sagte Baldini, zumal Grenouille für die profunde Ausbildung, die er genossen, keinen Soll Lehrgeld bezahlt habe. Verpflichtet sei er zu 2 Francs. Weggeld, zu sonst gar nichts. Aber er könne eben seine Gutmütigkeit so wenig verleugnen wie die tiefe Sympathie, die sich im Lauf der Jahre in seinem Herzen für den guten Jean-Baptiste angesammelt habe. Er wünsche ihm viel Glück auf seiner Wanderschaft und ermahne ihn noch einmal eindringlich, seines Schwurs nicht zu vergessen. Damit brachte er ihn an die Tür des Dienstboteneingangs, wo er ihn einst empfangen hatte, und entließ ihn. Die Hand gab er ihm nicht. Soweit war es mit der Sympathie auch wieder nicht her. Er hatte ihm noch nie die Hand gegeben. Er hatte überhaupt immer vermieden, ihn zu berühren, aus einer Art frommem Ekel, so als bestünde die Gefahr, dass er sich anstecke an ihm, sich besudele. Er sagte nur kurz Adieu, und Grenouille nickte und duckte sich weg und ging davon. Die Straße war menschenleer. Baldini schaute ihm nach, wie er die Brücke hinunterhatschte, zur Insel hinüber, klein, gebückt, den Rucksack wie einen Buckel tragend, von hinten aussehend wie ein alter Mann. Drüben am Parlamentspalast, wo die Gasse eine Biegung machte, verlor er ihn aus den Augen und war außerordentlich erleichtert. Er hatte den Kerl nie gemocht, nie. Jetzt konnte er es sich endlich eingestehen. Die ganze Zeit, die er ihn unter seinem Dach beherbergt und ausgeplündert hatte, war ihm nicht wohl gewesen. Ihm war zumute gewesen wie einem unbescholtenen Menschen, der zum ersten Mal etwas Verbotenes tut, ein Spiel mit unerlaubten Mitteln spielt. Gewiss, das Risiko, dass man ihm auf die Schliche kam, war klein und die Aussicht auf den Erfolg war riesengroß gewesen. Aber ebenso groß waren auch Nervosität und schlechtes Gewissen. Tatsächlich war in all den Jahren kein Tag vergangen, an dem er nicht von der unangenehmen Vorstellung verfolgt gewesen wäre, er müsse auf irgendeine Weise dafür bezahlen, dass er sich mit diesem Menschen eingelassen hatte. »Wenn's nur gut geht«, so hat er sich immer wieder ängstlich vorgebetet, »wenn's mir nur gelingt, dass ich den Erfolg dieses gewagten Abenteuers einheimse, ohne die Zeche dafür zu bezahlen, wenn's mir nur gelingt. Es ist zwar nicht recht, was ich tue, aber Gott wird ein Auge zudrücken. Bestimmt wird er es tun. Er hat mich im Verlaufe meines Lebens oftmals hart genug gestraft, ohne jeden Anlass. Also wäre es nur gerecht, wenn er sich diesmal konziliant verhielte.« Worin besteht denn mein Vergehen schon, wenn es überhaupt eins ist? Höchstens darin, dass ich mich ein wenig außerhalb der Zunftordnung bewege, indem ich die wunderbare Begabung eines Ungelernten exploitiere und seine Fähigkeit als meine eigene ausgebe. Höchstens darin, dass ich um ein kleines vom traditionellen Pfad der handwerklichen Tugend abgewichen bin. Höchstens darin, dass ich heute tue, was ich gestern noch verdammt habe. Ist das ein Verbrechen? Andere betrügen ihr Leben lang. Ich habe nur ein paar Jahre ein bisschen geschummelt. Und auch nur, weil mir der Zufall die einmalige Gelegenheit dazu gegeben hat. Vielleicht war es nicht einmal der Zufall. Vielleicht war es Gott selbst, der mir den Zauberer ins Haus geschickt hat, zur Wiedergutmachung für die Zeit der Erniedrigung durch Bélissier und seine Spießgesellen. Vielleicht richtet sich die göttliche Fügung überhaupt nicht auf mich, sondern gegen Bélissier. Das könnte sehr wohl möglich sein. Wie anders nämlich wäre Gott imstande, Bélissier zu strafen, als dadurch, dass er mich erhöhte. Mein Glück wäre infolgedessen das Mittel göttlicher Gerechtigkeit. Und als solches dürfte ich nicht nur, ich müsste es akzeptieren, ohne Scham und ohne die geringste Reue. So hatte Baldini in den vergangenen Jahren oft gedacht. Morgens, wenn er die schmale Treppe in den Laden hinunterstieg, abends, wenn er mit dem Inhalt der Kasse heraufkam und die schweren Gold- und Silbermünzen in seinen Geldschrank zählte, und nachts, wenn er neben dem schnarchenden Gerippe seiner Frau lag und aus lauter Angst vor seinem Glück nicht schlafen konnte. Aber jetzt endlich war es vorbei mit den sinistren Gedanken. Der unheimliche Gast war fort und würde nie mehr wiederkehren. Der Reichtum aber blieb und war für alle Zukunft sicher. Baldini legte die Hand auf seine Brust und spürte durch den Stoff des Rocks das Büchlein über seinem Herzen. 600 Formeln waren darin aufgezeichnet. Mehr als ganze Generationen von Parfümeuren jemals würden realisieren können. Wenn er heute alles verlöre, so könnte er allein mit diesem wunderbaren Büchlein binnen Jahresfrist abermals ein reicher Mann sein. Wahrlich, was konnte er mehr verlangen? Die Morgensonne fiel über die Giebel der gegenüberliegenden Häuser, gelb und warm auf sein Gesicht. Immer noch schaute Baldini nach Süden die Straße hinunter in Richtung Parlamentspalast. Es war einfach zu angenehm, dass von Grenouille nichts mehr zu sehen war. Und beschloss aus einem überbordenden Gefühl von Dankbarkeit, noch heute nach Notre-Dame hinüber zu pilgern, ein Goldstück in den Opferstock zu werfen, 3 Kerzen anzuzünden und seinem Herrn auf den Knien zu danken, dass er ihn mit so viel Glück überhäuft und vor Rache verschont hatte. Aber dummerweise kam ihm dann wieder etwas dazwischen. Denn am Nachmittag, als er sich gerade auf den Weg in die Kirche machen wollte, wurde das Gerücht laut, die Engländer hätten Frankreich den Krieg erklärt. Das war zwar an und für sich nichts Beunruhigendes, da Baldini aber just dieser Tage eine Sendung mit Parfums nach London expedieren wollte, verschob er den Besuch in Notre-Dame und ging stattdessen in die Stadt, um Erkundigungen einzuholen und anschließend in seine Manufaktur im Faubourg Saint-Antoine, um die Sendung nach London fürs Erste zu stornieren. Nachts im Bett, kurz vor dem Einschlafen, hatte er dann eine geniale Idee. Er wollte in Anbetracht der bevorstehenden kriegerischen Auseinandersetzungen um die Kolonien in der neuen Welt ein Parfum lancieren unter dem Namen Prestige du Québec. Einen harzig-heroischen Duft, dessen Erfolg, das stand fest, ihn für den Wegfall des England-Geschäfts mehr als entschädigen würde. Mit diesem süßen Gedanken in seinem dummen alten Kopf, den er erleichtert auf das Kissen bettete, unter welchem sich der Druck des Formelbüchleins angenehm spürbar machte, entschlief Maître Baldini und wachte in seinem Leben nicht mehr auf. In der Nacht nämlich geschah eine kleine Katastrophe, welche mit gebührender Verzögerung den Anlass dazu gab, dass nach und nach sämtliche Häuser auf sämtlichen Brücken der Stadt Paris auf königlichen Befehl hin abgerissen werden mussten. Ohne erkennbare Ursache brach der Pont de Change auf seiner westlichen Seite zwischen dem 3. und 4. Pfeiler in sich zusammen. 2 Häuser stürzten in den Fluss, so vollständig und so plötzlich, dass keiner der Insassen gerettet werden konnte. Glücklicherweise handelte es sich nur um 2 Personen, nämlich um Giuseppe Baldini und seine Frau Teresa. Die Bediensteten hatten sich erlaubt oder unerlaubt Ausgang genommen. Chenier, der erst in den frühen Morgenstunden leicht angetrunken nach Hause kam, vielmehr nach Hause kommen wollte, denn das Haus war ja nicht mehr da, erlitt einen nervösen Zusammenbruch. Er hatte sich 30 Jahre lang der Hoffnung hingegeben, von Baldini, der keine Kinder und Verwandte hatte, im Testament als Erbe eingesetzt zu sein. Und nun, mit einem Schlag, war das gesamte Erbe weg. Alles. Haus, Geschäft, Rohstoffe, Werkstatt, Baldini selbst. Ja, sogar das Testament, das vielleicht noch Aussicht auf das Eigentum an der Manufaktur gegeben hätte. Nichts wurde gefunden. Die Leichen nicht, der Geldschrank nicht, die Büchlein mit den 600 Formeln nicht. Das Einzige, was von Giuseppe Baldini, Europas größtem Parfümeur, zurückblieb, war ein sehr gemischter Duft von Moschus, Zimt, Essig, Lavendel und tausend anderen Stoffen, der noch mehrere Wochen lang den Lauf der Seine von Paris bis nach Le Havre überschwebte. Zu der Zeit, da das Haus Giuseppe Baldini stürzte, befand sich Grenouille auf der Straße nach Orléans. Er hatte den Dunstkreis der großen Stadt hinter sich gelassen und mit jedem Schritt, den er sich weiter von ihr entfernte, wurde die Luft um ihn her klarer, reiner und sauberer. Sie dünnte sich gleichsam aus. Es setzten sich nicht mehr Meter für Meter hunderte, tausende verschiedener Gerüche in rasendem Wechsel, sondern die wenigen, die es gab, der Geruch der sandigen Straße, der Wiesen, der Erde, der Pflanzen, des Wassers, zogen in langen Bahnen über das Land, langsam sich blähend, langsam schwindend, kaum je abrupt unterbrochen. Grenouille empfand diese Simplizität wie eine Erlösung. Die gemächlichen Düfte schmeichelten seiner Nase. Zum ersten Mal in seinem Leben musste er nicht mit jedem Atemzug darauf gefasst sein, ein neues, unerwartetes, feindliches zu wittern oder ein angenehmes zu verlieren. Zum ersten Mal konnte er fast frei atmen, ohne dabei immer lauernd riechen zu müssen. Fast, sagen wir, denn wirklich frei strömte natürlich nichts durch Grenouilles Nase. Es blieb, auch wenn er nicht den kleinsten Anlass dazu hatte, immer eine instinktive Reserviertheit in ihm wach gegen alles, was von außen kam und in ihn eingelassen werden sollte. Sein Leben lang, selbst in den wenigen Momenten, in denen er Anklänge von so etwas wie Genugtuung, Zufriedenheit, ja, vielleicht sogar Glück erlebte, atmete er lieber aus als ein. Wie er ja auch sein Leben nicht mit einem hoffnungsvollen Atemholen begonnen hatte, sondern mit einem mörderischen Schrei. Aber von dieser Einschränkung abgesehen, die bei ihm eine konstitutionelle Beschränkung war, fühlte sich Grenouille, je weiter er Paris hinter sich ließ, immer wohler. Atmete er immer leichter, ging er immer beschwingteren Schritts und raffte sich sogar sporadisch zu einer geraden Körperhaltung auf, so dass er von Ferne betrachtet beinahe wie ein gewöhnlicher Handwerksbursche aussah, also wie ein ganz normaler Mensch. Am befreiendsten empfand er die Entfernung von den Menschen. In Paris lebten mehr Menschen auf engstem Raum als in irgendeiner anderen Stadt auf der Welt. 600.000-700.000 Menschen lebten in Paris. Auf den Straßen und Plätzen wimmelte es von ihnen, und die Häuser waren vollgepfropft mit ihnen vom Keller bis unter die Dächer. Es gab kaum einen Winkel in Paris, der nicht vor Menschen starrte. Keinen Stein, kein Fleckchen Erde, das nicht nach menschlichem roch. Dass es dieser geballte Menschenbrodem war, der ihn 18 Jahre lang wie gewitterschwüle Luft bedrückt hatte, das wurde Grenouille erst jetzt klar, da er sich ihm zu entziehen begann. Bisher hatte er immer geglaubt, es sei die Welt im Allgemeinen, von der er sich wegkrümmen müsse. Es war aber nicht die Welt, es waren die Menschen. Mit der Welt, so schien es, der menschenleeren Welt, ließ sich leben. Am dritten Tag seiner Reise geriet er ins olfaktorische Gravitationsfeld von Orléans, lange noch bevor irgendein sichtbares Zeichen auf die Nähe der Stadt hindeutete, gewahrte Grenouille die Verdichtung des Menschlichen in der Luft und entschloss sich, entgegen seiner ursprünglichen Absicht, Orléans zu meiden. Er wollte sich die frisch gewonnene Atemfreiheit nicht schon so bald wieder vom stickigen Menschenklima verderben lassen. Er machte einen großen Bogen um die Stadt, stieß bei Châteauneuf auf die Loire und überquerte sie bei Sully. Bis dorthin reichte seine Wurst. Er kaufte sich eine neue und zog dann den Flusslauf verlassend landeinwärts. Er mied jetzt nicht mehr nur die Städte, er mied auch die Dörfer. Er war wie berauscht von der sich immer stärker ausdünnenden, immer menschenferneren Luft. Nur um sich neu zu verproviantieren, näherte er sich einer Siedlung oder einem alleinstehenden Gehöft, kaufte Brot und verschwand wieder in den Wäldern. Nach einigen Wochen wurden ihm selbst die Begegnungen mit den wenigen Reisenden auf den abgelegenen Wegen zu viel. Ertrug er nicht mehr den punktuell auftretenden Geruch der Bauern, die auf den Wiesen das erste Gras mähten. Ängstlich wich er jeder Schafherde aus, nicht der Schafe wegen, sondern um den Geruch der Hirten zu umgehen. Er schlug sich querfeldein, nahm meilenweite Umwege in Kauf, wenn er eine noch Stunden entfernte Schwadron Reiter auf sich zukommen roch. Nicht, weil er wie andere Handwerksburschen und Herumtreiber fürchtete, kontrolliert und nach Papieren gefragt und womöglich zum Kriegsdienst verpflichtet zu werden. Er wusste nicht einmal, dass Krieg war, sondern einzig und allein, weil ihn vor dem Menschengeruch der Reiter ekelte. Und so kam es ganz von alleine und ohne besonderen Entschluss, dass sein Plan, auf schnellstem Wege nach Grasse zu gehen, allmählich verblasste. Der Plan löste sich sozusagen in der Freiheit auf, wie alle anderen Pläne und Absichten. Grenouille wollte nicht mehr irgendwohin, sondern nur noch weg. Weg von den Menschen. Schließlich wanderte er nur noch nachts. Tagsüber verkroch er sich ins Unterholz, schlief unter Büschen, im Gestrüpp, an möglichst unzugänglichen Orten, zusammengerollt wie ein Tier, die erdbraune Pferdedecke über Körper und Kopf gezogen, die Nase in die Ellbogenbeuge verkeilt und abwärts zur Erde gerichtet, damit auch nicht der kleinste fremde Geruch seine Träume störte. Bei Sonnenuntergang erwachte er, witterte nach allen Himmelsrichtungen, und erst wenn er sicher gerochen hatte, dass auch der letzte Bauer sein Feld verlassen und auch der wagemutigste Wanderer vor der hereinbrechenden Dunkelheit eine Unterkunft aufgesucht hatten, erst wenn die Nacht mit ihren vermeintlichen Gefahren das Land von Menschen reingefegt hatte, kam Grenouille aus seinem Versteck hervorgekrochen und setzte seine Reise fort. Er brauchte kein Licht, um zu sehen. Schon früher, als er noch tagsüber gewandert war, hatte er oft stundenlang die Augen geschlossen gehalten und war nur der Nase nachgegangen. Das grelle Bild der Landschaft, das Blendende, die Plötzlichkeit und die Schärfe des Sehens mit den Augen schmerzten ihn. Allein das Mondlicht ließ er sich gefallen. Das Mondlicht kannte keine Farben und zeichnete nur schwach die Konturen des Geländes. Es überzog das Land mit schmutzigem Grau und erdrosselte für eine Nacht lang das Leben. Diese wie in Blei gegossene Welt, in der sich nichts regte als der Wind, der manchmal wie ein Schatten über die grauen Wälder fiel und in der nichts lebte als die Düfte der nackten Erde, war die einzige Welt, die er gelten ließ. Denn sie ähnelte der Welt seiner Seele. So zog er in südliche Richtung, ungefähr in südliche Richtung, denn er folgte keinem magnetischen Kompass, sondern nur dem Kompass seiner Nase, der ihn jede Stadt, jedes Dorf, jede Siedlung umgehen ließ. Wochenlang traf er keinen Menschen. Und er hätte sich im beruhigenden Glauben wiegen können, er sei allein auf der dunklen oder vom kalten Mondlicht beschienenen Welt, wenn nicht der feine Kompass ihn eines Besseren belehrt hätte. Auch nachts gab es Menschen. Auch in den entlegensten Gebieten gab es Menschen. Sie hatten sich nur in ihre Schlupfwinkel zurückgezogen, wie die Ratten, und schliefen. Die Erde war nicht rein von ihnen, denn selbst im Schlaf dünsteten sie ihren Geruch aus, der durch die offenen Fenster und durch die Ritzen ihrer Behausungen hinaus ins Freie drängte und die sich scheinbar selbst überlassene Natur verpestete. Je mehr sich Grenouille an die reinere Luft gewöhnt hatte, desto empfindlicher traf ihn so ein Menschengeruch, der plötzlich völlig unerwartet nächtens daherflatterte, scheußlich wie Odelgestank. Und die Anwesenheit irgendeiner Hirtenunterkunft oder einer Köderkate oder einer Räuberhöhle verriet. Und er flüchtete weiter, immer sensibler reagierend auf den immer seltener werdenden Geruch des Menschlichen. So führte ihn seine Nase in immer abgelegenere Gegenden des Landes, entfernte ihn immer weiter von den Menschen und trieb ihn immer heftiger dem Magnetpol der größtmöglichen Einsamkeit entgegen. Dieser Pol, nämlich der menschenfernste Punkt des ganzen Königreichs, befand sich im Zentralmassiv der Auvergne. etwa 5 Tagesreisen südlich von Clermont, auf dem Gipfel eines 2000 Meter hohen Vulkans namens Plan du Cantal. Der Berg bestand aus einem riesigen Kegel bleigrauen Gesteins und war umgeben von einem endlosen, kargen, nur von grauem Moos und grauem Gestrüpp bewachsenen Hochland, aus dem hier und da braune Felsspitzen wie verfaulte Zähne aufragten und ein paar von Bränden verkohlte Bäume. Selbst am helllichten Tage war diese Gegend von so trostloser Unwirtlichkeit, dass der ärmste Schafhirte der ohnehin armen Provinz seine Tiere nicht hierher getrieben hätte. Und bei Nacht gar im bleichen Licht des Mondes schien sie in ihrer gottverlassenen Öde nicht mehr von dieser Welt zu sein. Selbst der weithin gesuchte auvergnatische Bandit Lebrun hatte es vorgezogen, sich in die Cevennen durchzuschlagen und dort ergreifen und 4 teilen zu lassen, als sich am Plan du Cantal zu verstecken, wo ihn zwar sicher niemand gesucht und gefunden hätte, wo er aber ebenso sicher den ihm schlimmer erscheinenden Tod der lebenslangen Einsamkeit gestorben wäre. In meilenweitem Umkreis des Berges lebten kein Mensch und kein ordentliches, warmblütiges Tier, bloß ein paar Fledermäuse und ein paar Käfer und Nattern. Seit Jahrzehnten hatte niemand den Gipfel bestiegen. Grenouille erreichte den Berg in einer Augustnacht des Jahres 1756. Als der Morgen graute, stand er auf dem Gipfel. Er wusste noch nicht, dass seine Reise hier zu Ende war. Er dachte, dies sei nur eine Etappe auf dem Weg in immer noch reinere Lüfte. Und er drehte sich im Kreise und ließ den Blick seiner Nase über das gewaltige Panorama des vulkanischen Ödlands streifen. Nach Osten hin, wo die weite Hochebene von Saint-Flour und die Sümpfe des Flusses Rioux lagen, nach Norden hin in die Gegend, aus der er gekommen war und wo er tagelang durch karstiges Gebirge gewandert war, nach Westen, von woher der leichte Morgenwind ihm nichts als den Geruch von Stein und hartem Gras entgegentrug, nach Süden schließlich, wo die Ausläufer des Plan sich meilenweit hinzogen bis zu den dunklen Schluchten der Truyère. Überall, in jeder Himmelsrichtung herrschte die gleiche Menschenferne, und zugleich hätte jeder Schritt in jede Richtung wieder größere Menschennähe bedeutet. Der Kompass kreiselte. Er gab keine Orientierung mehr an. Grenouille war am Ziel, aber zugleich war er gefangen. Als die Sonne aufging, stand er immer noch am gleichen Fleck und hielt seine Nase in die Luft. Mit verzweifelter Anstrengung versuchte er, die Richtung zu erschnuppern, aus der das bedrohlich Menschliche kam, und die Gegenrichtung, in die er weiterfliehen musste. In jeder Richtung argwöhnte er, doch noch einen verborgenen Fetzen menschlichen Geruchs zu entdecken. Doch da war nichts, da war nur Ruhe, wenn man so sagen kann, geruchliche Ruhe. Ringsum herrschte nur der wie ein leises Rauschen wehende homogene Duft der toten Steine, der grauen Flechten und der dürren Gräser und sonst nichts. Grenouille brauchte sehr lange Zeit, um zu glauben, was er nicht roch. Er war auf sein Glück nicht vorbereitet. Sein Misstrauen wehrte sich lange gegen die bessere Einsicht. Er nahm sogar, während die Sonne stieg, seine Augen zu Hilfe und suchte den Horizont nach dem geringsten Zeichen menschlicher Gegenwart ab, nach dem Dach einer Hütte, dem Rauch eines Feuers, einem Zaun, einer Brücke, einer Herde. Er hielt die Hände an die Ohren und lauschte nach dem Dengeln einer Sense etwa oder dem Gebell eines Hundes oder dem Schrei eines Kindes. Den ganzen Tag über verharrte er in der glühendsten Hitze auf dem Gipfel des Plan du Cantal und wartete vergeblich auf das kleinste Indiz. Erst als die Sonne unterging, wich sein Misstrauen allmählich einem immer stärker werdenden Gefühl der Euphorie. Er war dem verhassten Odium entkommen. Er war tatsächlich vollständig allein. Er war der einzige Mensch auf der Welt. Ein ungeheurer Jubel brach in ihm aus. So wie ein Schiffbrüchiger nach wochenlanger Irrfahrt die erste von Menschen bewohnte Insel ekstatisch begrüßt, feierte Grenouille seine Ankunft auf dem Berg der Einsamkeit. Er schrie vor Glück. Rucksack, Decke, Stock warf er von sich und trampelte mit den Füßen auf den Boden, warf die Arme in die Höhe, tanzte im Kreis, brüllte seinen eigenen Namen in alle vier Winde, ballte die Fäuste, schüttelte sie triumphierend gegen das ganze weite unter ihm liegende Land und gegen die sinkende Sonne, triumphierend, als hätte er sie persönlich vom Himmel verjagt. Er führte sich auf wie ein Wahnsinniger bis tief in die Nacht hinein. Die nächsten Tage verbrachte er damit, sich auf dem Berg einzurichten. Denn das stand für ihn fest, dass er diese begnadete Gegend so schnell nicht mehr verlassen würde. Als erstes schnupperte er nach Wasser und fand es in einem Einbruch etwas unterhalb des Gipfels, wo es in einem dünnen Film am Fels entlang ran. Es war nicht viel, aber wenn er geduldig eine Stunde lang leckte, hatte er seinen Feuchtigkeitsbedarf für einen Tag gestillt. Er fand auch Nahrung, nämlich kleine Salamander und Ringelnattern, die er, nachdem er ihnen den Kopf abgeknipst hatte, mit Haut und Knochen verschlang. Dazu aß er trockene Flechten und Gras und Moosbeeren. Diese nach bürgerlichen Maßstäben völlig undiskutable Ernährungsweise verdroß ihn nicht im Mindesten. Schon in den letzten Wochen und Monaten hatte er sich nicht mehr von menschlich gefertigter Nahrung wie Brot und Wurst und Käse ernährt, sondern wenn er Hunger verspürte, alles zusammengefressen, was ihm an irgendwie Essbarem in die Quere gekommen war. Er war nichts weniger als ein Gourmet. Er hatte es überhaupt nicht mit dem Genuss, wenn der Genuss in etwas anderem als dem reinen, körperlosen Geruch bestand. Er hatte es auch nicht mit der Bequemlichkeit und wäre zufrieden gewesen, sein Lager auf blankem Stein einzurichten. Aber er fand etwas Besseres. Nahe der Wasserstelle entdeckte er einen natürlichen Stollen, der in vielen engen Windungen in das Innere des Berges führte, bis er nach etwa 30 Metern an einer Verschüttung endete. Dort am Ende des Stollens war es so eng, dass Grenouilles Schultern das Gestein berührten und so niedrig, dass er nur gebückt stehen konnte. Aber er konnte sitzen. Und wenn er sich krümmte, konnte er sogar liegen. Das genügte seinem Bedürfnis nach Komfort vollkommen. Denn der Ort hatte unschätzbare Vorzüge. Am Ende des Tunnels herrschte selbst tagsüber stockfinstere Nacht. Es war totenstill. Und die Luft atmete eine feuchte, salzige Kühle. Grenouille roch sofort, dass noch kein lebendes Wesen diesen Platz je betreten hatte. Es überfiel ihn beinahe ein Gefühl von heiliger Scheu, als er ihn in Besitz nahm. Sorgsam breitete er seine Pferdedecke auf den Boden, als bedecke er einen Altar, und legte sich darauf. Er fühlte sich himmlisch wohl. Er lag im einsamsten Berg Frankreichs, 50 Meter tief unter der Erde, wie in seinem eigenen Grab. Noch nie im Leben hatte er sich so sicher gefühlt. Schon gar nicht im Bauch seiner Mutter. Es mochte draußen die Welt verbrennen. Hier würde er nichts davon merken. Er begann still zu weinen. Er wusste nicht, wem er danken sollte für so viel Glück. In der folgenden Zeit ging er nur noch ins Freie, um an der Wasserstelle zu lecken, sich rasch seines Urins und seiner Exkremente zu entledigen und um Echsen und Schlangen zu jagen. Nachts waren sie leicht zu erwischen, denn sie hatten sich unter Steinplatten oder in kleine Höhlen zurückgezogen, wo er sie mit seiner Nase aufspürte. Zum Gipfel hinauf stieg er während der ersten Wochen wohl noch ein paar Mal, um den Horizont abzuwittern. Bald aber war dies mehr eine lästige Gewohnheit als eine Notwendigkeit geworden, denn kein einziges Mal hatte er Bedrohliches gerochen, und so stellte er schließlich die Exkursionen ein und war nur noch darauf bedacht, so schnell wie möglich in seine Gruft zurückzukehren, wenn er die fürs schiere Überleben allernötigsten Verrichtungen hinter sich gebracht hatte. Denn hier, in der Gruft, lebte er eigentlich. Das heißt, er saß weit über 20 Stunden am Tag in vollkommener Dunkelheit und vollkommener Stille und vollkommener Bewegungslosigkeit auf seiner Pferdedecke am Ende des steinernen Ganges, hatte den Rücken gegen das Geröll gelehnt, die Schultern zwischen die Felsen geklemmt und genügte sich selbst. Man weiß von Menschen, die die Einsamkeit suchen, Büßer, Gescheiterte, Heilige oder Propheten. Sie ziehen sich vorzugsweise in Wüsten zurück, wo sie von Heuschrecken und wildem Honig leben. Manche wohnen auch in Höhlen und Klausen auf abgelegenen Inseln oder hocken sich etwas spektakulärer in Käfige, die auf Stangen montiert sind und hoch in den Lüften schweben. Sie tun das, um Gott näher zu sein. Sie kasteien sich mit der Einsamkeit und tun Buße durch sie. Sie handeln im Glauben, ein gottgefälliges Leben zu führen, oder sie warten Monate oder Jahre lang darauf, dass ihnen in der Einsamkeit eine göttliche Mitteilung zukomme, die sie dann eiligst unter den Menschen verbreiten wollen. Nichts von alledem traf auf Grenouille zu. Er hatte mit Gott nicht das Geringste im Sinn. Er büßte nicht und wartete auf keine höhere Eingebung. Nur zu seinem eigenen einzigen Vergnügen hatte er sich zurückgezogen. Nur um sich selbst nahe zu sein. Er badete in seiner eigenen, durch nichts mehr abgelenkten Existenz und fand das herrlich. Wie seine eigene Leiche lag er in der Felsengruft, kaum noch atmend, kaum dass sein Herz noch schlug. Und lebte doch so intensiv und ausschweifend, wie nie ein Lebemann draußen in der Welt gelebt hat. Schauplatz dieser Ausschweifungen war, wie könnte es anders sein, sein inneres Imperium, in das er von Geburt an die Konturen aller Gerüche eingegraben hatte, denen er jemals begegnet war. Um sich in Stimmung zu bringen, beschwor er zunächst die frühesten, die allerentlegensten, den feindlichen, dampfigen Dunst der Schlafstube von Madame Gaillard, das ledrig verdorrte Odeur ihrer Hände, den essigsauren Atem des Pater Terrier, den hysterischen, heißen, mütterlichen Schweiß der Amme Bussy, den Leichengestank des Cimetière des Innocents, den Mördergeruch seiner Mutter. Und er schwelgte in Ekel und Hass, und es sträubten sich seine Haare vor wohligem Entsetzen. Manchmal, wenn ihn dieser Aperitif der Abscheulichkeiten noch nicht genügend in Fahrt gebracht hatte, gestattete er sich auch einen kleinen geruchlichen Abstecher zu Grimal und kostete vom Gestank der rohen, fleischigen Häute und der Gerbbrühen. Oder er imaginierte den versammelten Brudem von 600.000 Parisern in der schwülen, lastenden Hitze des Hochsommers. Und dann brach mit einem Mal, das war der Sinn der Übung, mit orgastischer Gewalt sein angestauter Hass hervor. Wie ein Gewitter zog er her über diese Gerüche, die es gewagt hatten, seine erlauchte Nase zu beleidigen. Wie Hagel auf ein Kornfeld drosch er auf sie ein. Wie ein Orkan zerstäubte er das Geluder und ersäufte es in einer riesigen, reinigenden Sintflut destillierten Wassers. So gerecht war sein Zorn, so groß war seine Rache. Ach, welch sublimer Augenblick! Grenouille, der kleine Mensch, zitterte vor Erregung. Sein Körper krampfte sich in wollüstigem Behagen und wölbte sich auf, so dass er für einen Moment mit dem Scheitler die Decke des Stolz stieß, um dann langsam zurückzusinken und liegen zu bleiben. Gelöst und tief befriedigt. Er war wirklich zu angenehm, dieser eruptive Akt der Extinktion aller widerwärtigen Gerüche. Wirklich zu angenehm. Fast war ihm diese Nummer das Liebste in der ganzen Szenenfolge seines inneren Welttheaters, denn sie vermittelte das wunderbare Gefühl rechtschaffener Erschöpfung, das nur den wirklich großen, heldenhaften Taten folgt. Er durfte nun eine Weile lang guten Gewissens ruhen. Er streckte sich aus, körperlich, so gut es eben ging, im engen, steinernen Gelass, innerlich jedoch auf den reingefegten Matten seiner Seele, da streckte er sich bequem der vollen Länge nach und döste dahin und ließ sich feine Düfte um die Nase spielen, ein würziges Lüftchen etwa, wie von Frühlingswiesen hergetragen, einen lauen Maienwind, der durch die ersten grünen Buchenblätter weht, eine Brise vom Meer, herb wie gesalzene Mandeln. Es war später Nachmittag, als er sich erhob, sozusagen später Nachmittag, denn es gab natürlich keinen Nachmittag oder Vormittag oder Abend oder Morgen. Es gab kein Licht und keine Finsternis. Es gab auch keine Frühlingswiesen und keine grünen Buchenblätter. Es gab überhaupt keine Dinge in Grenouilles innerem Universum, sondern nur die Düfte von Dingen. Darum ist es eine Façon de parler, von diesem Universum als einer Landschaft zu sprechen. Eine adäquate, freilich, und die einzig mögliche. Denn unsere Sprache taugt nicht zur Beschreibung der riechbaren Welt. Es war also später Nachmittag, will sagen, ein Zustand und Zeitpunkt in Grenouilles Seele, wie er im Süden am Ende der Siesta herrscht, wenn die mittägliche Lähmung langsam abfällt von der Landschaft und das zurückgehaltene Leben wieder beginnen will. Die wutentbrannte Hitze, Feindin der sublimen Düfte, war verflogen, das Dämonenpack vernichtet, die inneren Gefilde lagen blank und weich in der lasziven Ruhe des Erwachens und warteten, dass der Wille ihres Herrn über sie käme. Und Grenouille erhob sich, wie gesagt, und schüttelte den Schlaf aus seinen Gliedern. Er stand auf, der große innere Grenouille. Wie ein Riese stellte er sich hin, in seiner ganzen Pracht und Größe herrlich war er anzuschauen. Fast schade, dass ihn keiner sah, und blickte in die Runde, stolz und hoheitsvoll. Ja, dies war sein Reich, das einzigartige Grenouille-Reich. Von ihm, dem einzigartigen Grenouille, erschaffen und beherrscht, von ihm verwüstet, wann es ihm gefiel, und wieder aufgerichtet, von ihm ins Unermessliche erweitert und mit dem Flammenschwert verteidigt gegen jeden Eindringling. Hier galt nichts als sein Wille, der Wille des großen, herrlichen, einzigartigen Grenouille. Und nachdem die üblen Gestänke der Vergangenheit hinweggetilgt waren, wollte er nun, dass es dufte in seinem Reich, und er ging mit mächtigen Schritten über die brachen Fluren und säte Duft der verschiedensten Sorten, verschwenderisch hier, sparsam dort, in endlos weiten Plantagen und kleinen intimen Rabatten, den Samen faustweise verschleudernd oder einzeln an eigens ausgewählten Plätzen versenkend, bis in die entlegensten Regionen seines Reiches eilte der große Grenouille, der rasende Gärtner. Und bald war kein Winkel mehr, in den er kein Duftkorn geworfen hätte. Und als er sah, dass es gut war und dass das ganze Land von seinem göttlichen Grenouille-Samen durchtränkt war, da ließ der große Grenouille einen Weingeistregen herniedergehen, sanft und stetig. Und es begann all überall zu keimen und zu sprießen, und die Saat trieb aus, dass es das Herz erfreute. Schon wogte es üppig auf den Plantagen, und in den verborgenen Gärten standen die Stängel im Saft, die Knospen der Blüten platzten schier aus ihrer Hülle. Da gebot der große Grenouille Einhalt dem Regen, und es geschah. Und er schickte die milde Sonne seines Lächelns über das Land, worauf sich mit einem Schlag die millionenfache Pracht der Blüten erschloss, von einem Ende des Reichs bis zum anderen, zu einem einzigen bunten Teppich, geknüpft aus Myriaden von köstlichen Duftbehältern. Und der große Grenouille sah, dass es gut war, sehr, sehr gut, und er blies den Wind seines Odems über das Land, und die Blüten liebkost, verströmten Duft und vermischten ihre Myriadendüfte zu einem ständig changierenden und doch in ständigem Wechsel vereinten universalen Huldigungsduft an ihn, den großen, den einzigen, den herrlichen Grenouille, und dieser auf einer goldduftenden Wolke thronend, sog den Odem schnuppernd wieder ein, und der Geruch des Opfers war ihm angenehm, und er ließ sich herab, seine Schöpfung mehrmals zu segnen. Was ihm von dieser mit Jauchzen und Jubilieren und abermaligen herrlichen Duftausstößen gedankt wurde. Unterdessen war es Abend geworden, und die Düfte verströmten sich weiter und mischten sich in der Bläue der Nacht zu immer fantastischeren Noten. Es stand eine wahre Ballnacht der Düfte bevor, mit einem gigantischen Brillant-Duftfeuerwerk. Der große Grenouille aber war etwas müde geworden und gähnte und sprach: »Siehe, ich habe ein großes Werk getan und es gefällt mir sehr gut, aber wie alles vollendete, beginnt es mich zu langweilen. Ich will mich zurückziehen und mir zum Abschluss dieses arbeitsreichen Tages in den Kammern meines Herzens noch eine kleine Beglückung gönnen.« Also sprach der große Grenouille und segelte, während das einfache Duftvolk unter ihm freudig tanzte und feierte, mit weit ausgespannten Flügeln von der goldenen Wolke herab über das nächtliche Land seiner Seele nach Haus, in sein Herz.